Golomann, deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Erste Weltkrieg. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Achim Höppner. 9. Kapitel. Krieg. Maximilian Harden, kluger, wenngleich selbstisch schauspielender Kritiker des Kaiserreiches, schrieb im Mai 1914: In diesem Sommer wird Schicksal. Unvermeidlich ist nichts, ehe es nicht geschah. Dass Krieg in der Luft lag, seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass mit jeder Wiederholung der Politik des Risikos der diplomatische Sport gefährlicher wurde und, wenn es so weiterging, einmal der Ball den Diplomaten entweichen und ins Spielfeld der lauernden Militärs hinübergleiten würde, dies zu sehen bedurfte es geringen Scharfsinns. Es lag aber auch Friede in der Luft und blieb den Menschen bis zu allerletzt die Wahl. Gewaltige Interessengegensätze wühlten zwischen den Mitgliedern des Ringes, der sich um Deutschland oder den Deutschland um sich gelegt hatte, und bis zuletzt hätte Deutschland den Ring sprengen können. Hiervon war auch die Rede, hieran wurde auch gedacht. Den Ring zu sprengen, das wäre aber nicht ohne Verzicht auf große, vage Zukunftsprojekte gegangen. Das hätte bedeuten müssen, dass Deutschland sich ungefähr mit der europäischen Ordnung, so wie sie war, zufrieden gab. Es gibt Schriftsteller, die glauben, dass es einen solchen Verzicht aus dem Tiefsten heraus nicht leisten konnte. Andere, denen Mangel an Entschlusskraft, an guter Führung als Erklärung genügt. Jedenfalls, es entschloss sich nicht. Wir erzählen das oft Erzählte kurz. Umso mehr Raum wird uns für ein paar Fragen oder Gedanken bleiben. Juli 1914. Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich, Neffe des Kaisers und Thronfolger, war ein hochfahrender Mann, aber nicht ohne Instinkt für die Realitäten des alten Reiches, das er demnächst zu erben gedachte. Für nationale Aspirationen, für Volk überhaupt, hatte er geringe Sympathien. Sein Hass jedoch galt der ungarischen Herrenklasse, deren Arroganz den Bestand Österreichs bedrohte. Mit ihr hätte er am liebsten kurzen Prozess gemacht. Über Serbien dachte er ungefähr wie Bismarck, nämlich, dass seine Zwetschgenbäume und Schweine nicht die Knochen eines österreichischen Soldaten wert seien. Den Slawen im Reich, den Kroaten, den Tschechen wünschte er entgegenzukommen derart, dass das Reich fortan auf 3 anstatt auf 2 Staatsnationen ruhen würde. Wobei er über das Wie sich in seinem brutalen und dumpfen Geiste wohl nicht klar war. Wenn er im Juni 1914 Militärmanöver großen Stils in Bosnien abhielt, so lag diese Provokation des separatistischen Elements in der Provinz wie der benachbarten Serben auf lange Sicht nicht einmal in der Politik des Thronfolgers. Man musste nur einmal wieder den unruhigen Eingeborenen den Herren zeigen und musste dann auch der Hauptstadt Sarajevo einen raschen Besuch machen, als Soldat und Fürst, der seine Untertanen nicht fürchtete. Franz Ferdinand kam nicht lebend nach Hause. Seine Mörder waren jenseits der Grenze in Belgrad eintrainiert und ausgestattet worden, und zwar von Männern, die der serbischen Regierung nahestanden. Das wusste man in den Tagen nach dem Attentat in Wien nicht oder konnte es nicht beweisen. Wahrscheinlich war es auf jeden Fall. War doch der König von Serbien selber dank der scheußlichen Ermordung seines Vorgängers auf den Thron gekommen, übten doch noch immer dieselben Abenteurer, die im Jahre 1904 das österreichfreundliche Königspaar hatte in Stücke reißen lassen, den stärksten, dunkelsten Einfluss aus. Klärlich war die Tat von Sarajevo das Werk der großserbischen, jugoslawischen Propaganda. Klärlich trug die Regierung, welche diese Propaganda förderte, eine wenigstens mittelbare Verantwortung daran. Darin hatten die Österreicher recht. Recht auch darin, wenn es hier überhaupt noch recht gab, dass sie die genaueste Unterdrückung der jugoslawischen Agitation forderten. In alledem hätten sie die Welt auf ihrer Seite gehabt. Die Herren in Wien beschlossen, weiterzugehen. Das war ihr Unglück und unser aller Unglück. Österreichs Außenminister Graf Berchtold, ein eleganter, leichtsinniger Stümper, dachte, dass jetzt die Gelegenheit gekommen sei, mit der serbischen Gefahr für immer ein Ende zu machen. so dachte der Chef des Generalstabes, General Konrad. Nicht ohne Beihilfe von Lügen ließ der zögernde, uralte, bitter erfahrene Franz Josef sich für die Politik des rächenden Abenteuers gewinnen, unter der Bedingung zwar, dass der deutsche Bundesgenosse sie decken würde. Der deckte sie, und damit war alles entschieden. Nicht nur ließ der deutsche Kaiser wissen, dass er jede, auch die allerstärkste österreichische Maßnahme billigte, er ließ dazu anstacheln. Der Reichskanzler wurde kaum auch nur um seine Meinung gefragt. Trotz aller Schwächungen, welche die Hohenzollernmonarchie im letzten Jahrzehnt erfahren hatte, war die Stellung Wilhelms II. Immer noch so, ja war gerade seit Bülows Sturz und gerade infolge des überall in Deutschland herrschenden Mangels an verantwortlicher, verteilter Autorität so, dass er in einer so erdrückend schweren Angelegenheit dekretieren konnte, wie es ihm beliebte. Das deutsche Votum riss Ungarn mit. Dessen leitender Minister Tisor sah weiter als die anderen. Er fürchtete selbst einen Sieg über Serbien, fragte sich, was die anderen nicht fragten, was man denn mit dem leidenschaftlichen Slawenvolk anfangen sollte, wenn man es unter dem Fuß hätte. Noch mehr Slawen würde Österreich gar nicht brauchen können. Übrigens war er des Sieges nicht sicher, sondern fürchtete, wie er in einem unvergesslichen Memorandum ausdrückte, einen europäischen Großkrieg. Tisor fügte sich, als Deutschland gebot. Wilhelm wollte den Krieg nicht oder wusste nicht, ob er ihn wollte und stellte sich diese ernste Frage wohl nicht einmal in der Einsamkeit der Nacht. Er hielt ihn für unwahrscheinlich. Er nahm nur seine Möglichkeit mit prahlerischem Mut in Kauf. Weder Frankreich noch Russland seien bereit, der Zar würde zudem nicht das Schwert ziehen, um Fürstenmörder zu retten, würde er es aber doch tun, nun, dann besser jetzt als später. Leichten Herzens beschwören wir Geister, an deren Kommen wir nicht glauben. Kommen sie aber zu unserer furchtbaren Überraschung doch, dann heißt es wohl oder übel den Tapferen gespielt. Vor aller Welt davonzulaufen, nachdem man sich einmal in Positur gestellt hat, ist eine heikle Sache. So trieben Deutschland und Österreich noch einmal die Politik des Risikos. Sie hielten es nicht für größer als in den Tagen von Agadir oder der bosnischen Annexion, eher für geringer, denn diesmal sprach ein klarer, empörender Rechtsfall zu ihren Gunsten. Sie würden einen neuen diplomatischen Triumph davontragen, noch einmal sich als stärker erweisen als die Mächte des Ringes um sie herum. Dass ein solcher Triumph ihnen die Herrschaft über Europa gegeben hätte oder geben sollte, ist unwahr. So gewichtig war die ganze serbische Angelegenheit nicht. Auch wenn Serbien die exemplarische Strafe, die Wilhelm ihm zudachte, ohne Gegenwehr und ohne Hilfe von außen hingenommen hätte, so wären Russland doch Russland und Frankreich Frankreich und England England geblieben. Bei gutem Willen der anderen hätte die Bestrafung Serbiens sich auffangen und harmlos machen lassen. Das europäische Gleichgewicht war längst bedroht durch die ungeheuer konzentrierte Industrie- und Militärmacht Deutschlands, des eingeengten Landes der Mitte. Das lag nun einmal in der Natur der Dinge. Dadurch, dass ein paar österreichische Divisionen ein paar Monate lang in Belgrad Unfug trieben, um es dann doch wieder zu räumen, konnte das Gleichgewicht nur in der Fantasie dürrer Diplomatenhirne bedroht sein. So weise kann man es nachträglich leicht sehen. Aber so sah man es nicht in der vergifteten, verblödeten Atmosphäre von Anno Domini 1914. Nachdem das Prinzip einmal entschieden war, verfuhr man in Wien langsam und heimlich. Der Hochsommer ließ sich hübsch an, große und kleine Herren gingen auf Ferienreisen, Soldaten auf Urlaub, Flotten fuhren aus zu sommerlichen Manövern. In St. Petersburg fand ein Staatsbesuch des Präsidenten der Französischen Republik statt. Man ließ das besser erst anlaufen, um das Bild friedlicher Normalität nicht zu stören. Dann, nahezu 4 Wochen nach den Schüssen von Sarajevo, kam die emsig geleistete Arbeit an den Tag. Ein Ultimatum, welches die österreichische Regierung der serbischen präsentierte. Ultimatum, so hieß in der Diplomatensprache eine Forderung, deren Nichtannahme mit Krieg beantwortet werden würde. Die österreichischen Forderungen waren gepfeffert. und zwar waren sie mit dem ausdrücklichen Vorsatz entworfen worden, sie unannehmbar zu machen. Denn Berchtold und Konrad wollten den Krieg gegen Serbien, den Krieg, der das zerrüttete Ansehen der alten Großmacht neu befestigen sollte. Lesen wir das Ultimatum heute, so finden wir es freilich so schrecklich nicht. Das kommt daher, dass wir gewohnt sind, kleinere Staaten von größeren herumkommandiert zu sehen und der Begriff der Souveränität nicht mehr die Festigkeit und Sprödigkeit besitzt, die er in jenen Zeiten besaß. Serbien versprach fortan, sich zu bessern, nahm den Großteil des Ultimatums an, aber eine Hauptbedingung nicht. Es weigerte sich, die Vorgeschichte des Attentats auf seinem eigenen Boden durch österreichische Beamte untersuchen zu lassen. So handelte es, weil es der russischen Hilfe sicher war und von Russland zum Widerstand angespornt wurde. Darauf erklärte Österreich seinen Krieg an Serbien. Hastig, unbeirrbar, um, wie Berchtold es ausdrückte, Europa vor eine vollzogene Tatsache zu stellen. Jetzt mischte Russland sich ein. Die Vergewaltigung eines kleinen, tapferen Volkes durch eine Großmacht oder wie die Formeln hießen, welche Monarchen und Ministern nun aus der Feder quollen, dies durfte der selbsternannte Schutzpatron aller Slawen nicht hinnehmen. Gab Österreich nicht augenblicks seinen Krieg gegen Serbien wieder auf, so würde Russland seine Militärmacht mobilisieren. Nur gegen Österreich, nur einen Teil seiner Militärmacht. Aber dann doch die ganze, da eine nur teilweise Mobilmachung den Gesamtaufmarschplan in ruinöse Verwirrung bringen würde. Also doch ganze Mobilmachung, auch gegen Deutschland. War nicht Deutschland die Hauptmacht im Bunde der Zentralmächte? War nicht ohne Deutschlands Ermunterung das Auftrumpfen Österreichs gar nicht zu erklären? In der Tat hatte Deutschland Österreich zu allem und jedem ermuntert. Jetzt, da Ultimatum und Kriegserklärung heraus waren, da schrille Warnrufe das sommerliche Europa aufstörten und das Unwahrscheinliche, Furchtbare plötzlich zum Greifen nahe erschien, jetzt unterließ man in Berlin weiteres Ermuntern. Reichskanzler von Bethmann unterließ es. Er schickte mäßigende, ja beschwörende Telegramme nach Wien. Aber diese wurden neutralisiert durch Ratschläge ganz anderen Sinnes, die der preußische Generalstabschef von Moltke den Österreichern depeschierte. Sie sollten unverzüglich ihre ganze Armee auf Kriegsfuß bringen. »Das ist gelungen«, rief Berchtold. »Wer regiert denn in Berlin?« Da lag es. In Berlin hatten längst viele Willenszentren neben und gegeneinander regiert. Sobald aber der Krieg sich anmeldete, regierte dieser allein, die seit Jahrzehnten vervollkommnete Maschine des Krieges und ihre Großingenieure, die Generale. Was die Zivilisten nun trieben, war, ob sie es wussten oder nicht, nur noch Schein. Sie mühten sich noch. Vermittlungsvorschläge kamen aus London, drei hintereinander. Vorschlag zu einer Konferenz der Großmächte wie während des Balkankrieges, Vorschlag, den österreichisch-serbischen Streitfall vor das Haager Schiedsgericht zu bringen, Vorschlag, direkte Verhandlungen zwischen Wien und Petersburg einzuleiten. Wenigstens diesen letzten Vorschlag lehnte man in Berlin nicht ab. Ehe er aber ins Werk gesetzt werden konnte, befahl Nikolaus II. Die Mobilisierung des gesamten russischen Heeres, und ehe diese, die Wochen oder Monate dauern würde, vollendet wäre, war die deutsche militärische Führung zum Losschlagen entschlossen. Was nutzte es, dass noch brüderliche Telegramme zwischen Wilhelm und Nikolaus hin und her gingen und einer den anderen beschwor, diesmal noch, nur ein letztes Mal noch, sich zu vertragen, klein beizugeben und den Frieden zu retten. Die Maschinen des Krieges waren stärker als Angst und Ahnung, die jetzt zu spät sich der hohen Herren bemächtigten. Am 1. August nahm, wie es in der ritterlichen Erklärung des deutschen Botschafters hieß, der Kaiser, mein erhabener Herr, die russische Herausforderung im Namen des Reiches an. Der Rest war wie das Abrollen eines längst vertrauten Mechanismus. Frankreich war seit einem Vierteljahrhundert Russlands Bundesgenosse, der deutsche Kriegsplan sah einen überwältigenden Angriff durch Belgien und Nordfrankreich auf Paris vor. Es galt, Frankreich matt zu setzen, ehe Russland seine ganze Kraft würde entfalten können. Dann, sicher im Westen, würde man sich gegen den Osten wenden. Frankreich würde nicht neutral bleiben, mehr noch, es durfte nicht neutral bleiben, man durfte nicht im Westen einen ungeschlagenen starken Gegner oder zweifelhaften Neutralen walten lassen. Das, was die deutsche Diplomatie in Paris notfalls fordern wollte, die Einräumung der französischen Grenzfestungen als Pfand guten Verhaltens, lief darauf hinaus, Frankreich zum Krieg zu zwingen. Dazu kam es nicht einmal. Die Antwort, die Paris auf die erste der deutschen Fragen gab, war derart zweideutig, vielmehr eindeutig, dass weiteres Wortgeplänkel sich erübrigte. Am 2. August erklärte Deutschland den Krieg an Frankreich. Eine taktische Ungeschicklichkeit. Aber gleichgültig für den Freund der Wahrheit. Auch ohne die deutsche Initiative hätte Frankreich Krieg geführt. Einen europäischen Großkrieg, in dem England nicht mitmachte, hatte es in modernen Zeiten nicht gegeben und konnte es nach den uralten Regeln der englischen Politik nicht geben. Es hätte den Krieg herzlich gern verhindert. Konnte es ihn nicht hindern, so musste es früher oder später mit dabei sein, damit er im erwünschten Sinn ausginge. Und ziemlich früh in diesem Fall. Denn es sollte ja ein rascher Krieg werden, in welchem die Entscheidungen schon in den ersten Wochen fielen. Dazu kam, dass der englische Generalstab sich längst in allerlei Verabredungen mit dem Französischen eingelassen hatte, die wohl unverbindlicher Art, der Sache nach aber engagierender waren, als die Nation wusste. Nur wäre der Eintritt in den Krieg unter anderen Bedingungen Englands sehr schwer geworden. Kabinett, Parlament, Wähler waren überwiegend pazifistisch und hätten die von dem Außenminister Grey heimlich eingegangenen Halbverpflichtungen nicht so ohne weiteres anerkannt. Was den erwünschten Ausgang mit einem Schlag ermöglichte, war die deutsche Invasion Belgiens. Genauer, der belgische Widerstand. Hätte Belgien sich der Übermacht unter bloßem Protest gefügt, so wäre die Empörung der Engländer nicht in so prompte Aktion umzusetzen gewesen. Aber Belgien schlug zurück und richtete herzzerbrechende Hilferufe an die Mächte, die einst bei der Gründung des neutralen Staates Pate gestanden hatten. Nun hatte England seinen anständigen Kriegsgrund. Deutschland und Österreich. Russland, Frankreich, England. Russland wegen Serbien, England wegen Belgien, Frankreich, so hieß es offiziell, um zu tun, was seine Interessen geboten. Österreich, um seinen kleinen, lokalen, törichten Triumph auf dem Balkan davonzutragen. Deutschland, um den Krieg zu gewinnen. Es schlug los, nicht um irgendetwas zu erobern, sondern um zu gewinnen. Es musste, wenn der Krieg einmal beinahe sicher war, ihn sicher machen durch zeitiges Losschlagen, weil dies und dies allein ihm die erfolgreiche Durchführung seines Kriegsplanes versprach. Kanzler Bethmann gab dies Motiv in seiner Kriegsrede vor dem Reichstag offen zu. »Sollten wir«, fragte er, »weiterhin warten, bis etwa die Mächte, zwischen denen wir eingekeilt sind, den Zeitpunkt zum Losschlagen wählten? Dieser Gefahr, Deutschland auszusetzen, wäre ein Verbrechen gewesen.« So zivilisiert war Europa damals und so ehrlich der Mann, dass er auch das belgische Unrecht in kernigen Worten eingestand. Unsere Truppen haben Luxemburg besetzt und vielleicht schon belgisches Gebiet. Das widerspricht den Geboten des Völkerrechts. Das Unrecht, das wir damit tun, werden wir wieder gutmachen, sobald unser militärisches Ziel erreicht ist. Wer so bedroht ist wie wir und um sein Höchstes kämpft, der darf nur daran denken, wie er sich durchhaut. Das Sitzungsprotokoll verzeichnet ungeheure Bewegung, stürmischen, wiederholten Beifall nach diesen Worten. Kriegsschuldfrage. Der Altreichskanzler Bülow, der sich in den Tagen nach dem Kriegsausbruch beschäftigungslos in Berlin herumtrieb, gibt uns in seinen Erinnerungen ein lebendiges Bild der Verantwortlichen, wie er sie fand. Er sah den Kaiser, ein bleiches, erschrockenes, ich möchte sagen verstörtes Antlitz, mit unruhig flackernden Augen, erregt und dabei doch abgespannt. Er sah den unbeschreiblich hilflosen und traurigen Ausdruck im Blick des Reichskanzlers und fragte ihn: »Nun sagen Sie mir bloß, wie ist dies alles gekommen?« Bethmann hob seine langen Arme gen Himmel und antwortete mit dumpfer Stimme: »Ja, wer das wüsste!« Man könnte es nicht wahrhaftiger darstellen. Sie, die der Welt als die ruchlosen Anstifter erschienen, wussten nicht, wie ihnen geschehen war. Sie glaubten es ehrlich, wenn sie nun sagten, sie hätten es nicht gewollt. Dass es noch einmal gut gehen würde, hatten sie geglaubt, und die Gefahr, es könnte schlecht ausgehen, wohl in ihre Gedanken eingeschlossen, aber nicht mit ganzem Ernst und ganzer Fantasie. Selbst der schlechte Ausgang hatte ihnen Krieg nur gegen die beiden Flankenmächte, nicht aber gegen England, bedeutet. Sie hatten niemanden um Rat gefragt, nicht die politischen Parteiführer, nicht die erfahreneren unter den Diplomaten, die es in Deutschland allenfalls gab, nicht die klugen, international bewanderten Köpfe in der deutschen Geschäftswelt, Berlin, Rathenau, nicht die großen politischen Professoren, Hans Delbrück, Max Weber. Monarch, Kanzler, Staatssekretär, Unterstaatssekretär, ein paar Botschafter, heimlich, nach eigenem Belieben hatten sie gehandelt vom ersten Tage der Krise an, so lange, bis die schwere Hand des Generalstabs sich auf das Steuer des Staatsschiffes legte. Sie hätten Österreich mäßigen sollen. Und natürlich hätten sie das gekonnt. Stattdessen trieben sie Österreich an, ließen es machen, sabotierten die englischen Vermittlungsvorschläge und fingen in Wien erst dann zu warnen an, als es schon zu spät war. Der Kaiser war sein eigener Herr, aber nur zu bald der Gefangene dessen, was er im ersten Augenblick leichtsinnig entschieden hatte. Als die Reaktionen der anderen nicht so waren, wie er erwartete, das Unwahrscheinliche wahrscheinlich wurde, der eine des anderen kriegerische Beschlüsse antizipierte und das Gewicht der militärischen Maschinerien die matteren und matteren diplomatischen Versuche zu erdrücken begann, fand er nicht Kraft und Mut zum Zurück, heimlich überzeugt wie alle die anderen, dass das Gefürchtete ja doch einmal kommen musste und ebenso gut jetzt wie später kam. Dass er unglücklich bei der Sache war, und über den Ausgang die düstersten Ahnungen hatte, dass er nicht das Gefühl einer deutschen Initiative hatte, ist reichlich zu belegen. Tatsächlich hatte ja Deutschland die Initiative früh aus der Hand gegeben. Seitdem bestand sein Tun nur noch darin, dass es sich weigerte, zu mäßigen oder rückgängig zu machen, was es zuerst mitveranlasst hatte, während ringsumher Reaktionen stattfanden, in denen die Deutschen ihrerseits Initiativen sahen. Hieraus erklärt sich ihr Gefühl, dass sie angegriffen seien und zur Entstehung des Krieges nichts Aktives beigetragen hätten. Anderswo musste man es anders ansehen. Die deutsche These, wonach Mobilisierung gleich Krieg war und man den Russen unter keinen Umständen erlauben durfte zu mobilisieren, war gültig nur im Sinn des deutschen Kriegsplanes. Für andere Mächte, die ihre Strategie nicht auf Eile aufgebaut hatten, war es anders. Sie sahen in der hastigen deutschen Kriegserklärung an Russland eine vorbeugende Aktion, einen Angriff. Und am Ende gab Bethmann mit seiner Frage, sollten wir warten, bis die anderen losschlügen, den präventiven Charakter des deutschen Handelns selber zu. Der brave Mann ist die Gewissensqualen, welche diese Angelegenheit ihm bereitete, nie losgeworden. Die Geschichte hat das militärische Argument, aus dem heraus Deutschland so eilends handelte, widerlegt. Der Kriegsplan misslang. Frankreich wurde niemals ausgeschaltet. Trotzdem gelang es der deutschen Armee schließlich, mit Russland fertig zu werden. Ein Beispiel für die alte Wahrheit, dass Politik nicht auf die unsicheren Berechnungen der Militärs gegründet werden darf. Hier war Wilhelm II. Politisch immer noch klüger als seine Generäle. Nur allzu gern hätte er im letzten Augenblick das Steuer herumgeworfen und die ganze deutsche Kriegsmacht gen Osten gekehrt, wenn nur England ihm die Neutralität Frankreichs garantierte. Aber England tat das nicht, und der deutsche Generalstab beharrte auf der Ausführung seines Plans. Wäre ein Kompromiss zwischen Österreich und Serbien möglich gewesen? Für den Augenblick ja. Wenn er sich ein klein wenig mäßigte, wenn er nicht geradezu den Krieg gegen Serbien wollte, von dem wir wissen, dass er ihn wollte, so war dem Grafen Berchtold ein diplomatischer Erfolg sicher. Und was wäre geschehen, wenn die serbische Regierung das österreichische Ultimatum in allen Punkten angenommen hätte? Nicht viel. Eine solche Annahme hätte den Österreichern den Krieg vor aller Welt schlechterdings unmöglich gemacht. Worauf ein paar zur Untersuchung des Attentats nach Serbien entsandte österreichische Beamte dort ein Spektakel der Hilflosigkeit gegeben hätten. Die Unvereinbarkeit eines solchen Besuches mit der serbischen Verfassung, welche vorgeschützt wurde, ist kaum ernst zu nehmen. Es sind in Serbien schlimmere Dinge vorgekommen, die nicht im Einklang mit der Verfassung standen. Um die Stellung der Habsburger Monarchie zu festigen, wünschte das österreichische Kabinett den kleinen Krieg gegen Serbien und nahm die Gefahr des großen Krieges in Kauf. Dass die Serben das österreichische Spiel mitspielten, anstatt durch ein in seiner Substanz unbedeutendes Opfer sich ihm zu entziehen, zeigt, dass auch sie den Krieg annahmen, nicht den kleinen, sondern den großen, der allein ihnen Rettung und Gewinn bringen konnte. Die Erweiterung ihrer nationalen Existenz, ihre politische Vereinigung mit Volksgruppen, mit denen sie später in nicht eben glücklicher Gemeinschaft lebten, hielten sie für lohnend genug, um einen russisch-österreichisch-deutsch-französischen Krieg damit bezahlt zu machen. Sie taten es und handelten danach, weil sie der russischen Hilfe sicher waren. Wenn die Kette der Ursachen und Wirkungen dort am stärksten ist, wo die Krise zuerst entstand, also in Wien und Belgrad, so wird die Schuld nicht kleiner in dem Maß, in dem sie sich vom unmittelbaren Schauplatz entfernt. Bei aller Frivolität, Beschränktheit, Traditionsgebundenheit ihres Denkens konnten die österreichischen Diplomaten für sich geltend machen, dass es letztlich um den Bestand dessen ging, ohne dass sie weder die Welt noch sich selber sich vorstellen konnten, der Donaumonarchie. Nichts Vergleichbares hatte das offizielle Russland einzusetzen. Was für den österreichischen Staat Lebensfragen waren, waren für den russischen Randfragen zweiter Ordnung, Prestigefragen, fiktive Ziele. Wäre selbst das ganze Serbien vorübergehend von den Österreichern besetzt worden, so hätte dies die russische Sicherheit nicht gefährdet. Man spricht von einem vernünftigen Interesse Russlands an der serbischen Unabhängigkeit. Sie wollten die Deutschen nicht in Konstantinopel, sie wollten Pufferstaaten zwischen den deutschen Mächten und den Meerengen. In der Reaktion des russischen Nationalismus gegen Österreich wird man aber mehr wüste Hysterie, mehr falsches Gefasel von slawischer Bruderschaft, mehr Kriegslüsternheit als feste Vernünftigkeit finden. Der fiktive Charakter der russischen Freundschaft auf der Balkanhalbinsel wird durch das Beispiel Bulgariens dargetan, für dessen Gründung, Bestand und Erweiterung sich Russland einst zu Bismarcks Zeiten so leidenschaftlich eingesetzt hatte, um dann sehr bald in Bulgarien seinen Gegner auf dem Balkan zu entdecken und Serbien zu umarmen. Nur für verblendete, verdummte, verängstigte Politiker können solche Freundschaften einen Krieg wert sein. Frankreichs Haltung war von eisiger Korrektheit. Die französischen Staatsmänner legten den englischen Vermittlungsversuchen kein Hindernis in den Weg. Sie taten aber auch nichts, um die hastige russische Mobilmachung hintanzuhalten, von der es heißt, sie hätten sie bedauert. Sie zogen den Krieg einer diplomatischen Niederlage vor, taten nichts, um eine solche Niederlage bei Zeiten zu mäßigen, zu bagatellisieren und annehmbar zu machen. Es kam ihnen alles darauf an, in diesem Krieg die Angegriffenen Unschuldigen zu sein. Dass sie aber viel Fantasie, Leidenschaft, menschliche Größe ins Spiel gebracht hätten, um ihn zu verhindern, das wird man beim besten Willen nicht sagen können. Anders England. Hier allein entsprach der Ernst der Menschen ungefähr dem Ernst der Sache. Hier allein wusste man ungefähr, um was es ging. Es ist später die Auffassung populär geworden, Sir Edward Grey, der Außenminister, hätte den Krieg verhindern können, wenn er bei Zeiten klar Stellung genommen und Deutschland abgeschreckt hätte. wogegen erinnert wird, dass er, so wie die englische Tradition und Mentalität und Verfassung nun einmal war, nicht bei Zeiten Stellung nehmen konnte. Er musste übrigens fürchten, durch ein zu deutliches Hilfsversprechen Russland und Frankreich zu einer noch intransigenteren Haltung zu verlocken. Das Rechte konnte er in der vergifteten Situation dieses Hochsommers nicht mehr tun. Irrtum und Gefahr lauerten, wohin er sich auch neigte. Wenigstens mühte er sich verzweifelt ab. Niemand wusste, was der andere tun würde. Darauf beruhte das Wagnis, der Bluff, das sportliche Vergnügen bei der Sache. Darauf hatte das politische Spiel von jeher beruht. Würde ja nicht einmal eine Schachpartie zustande kommen, wenn die Partner ihre Pläne nicht in Geheimnis hüllten. Wenn Völker, Staaten keine Figuren sind, mit denen man spielen sollte, so spricht das gegen das Wesen des souveränen Staates und die Gewohnheiten einer sogenannten äußeren Politik selbst, um deren Abschaffung man sich in unserer Zeit bemüht, ohne sie bisher erreicht zu haben. So viel wissen wir übrigens heute, dass das bloße Ankündigen dessen, was man tun wird, zur Lösung des außenpolitischen Problems und zur Verhinderung von Kriegen nicht genügt. Im Lichte der Erfahrungen von 1914 ist es seit den 30er Jahren Mode geworden, ständig und laut alle die Fälle herzuzählen, in denen man Krieg machen wird. Das hat uns 1939 nicht geholfen und hilft uns wohl auch heute nicht viel. Während des Krieges sind in Deutschland die ausschweifendsten Kriegsziele entwickelt worden, gelegentlich von der Reichsleitung und ihren Beamten selbst, häufiger von politisch unverantwortlichen Stellen, Verbänden, Publizisten, Generalen. Ausschweifend waren auch die Verwirklichungen des Vertrages von Brest-Litowsk. Der Schluss liegt nahe, es müsste ein Zusammenhang bestehen zwischen Kriegszielen und Kriegsverursachung. Hat man einen Zweck, dann greift man vernünftigerweise nach den Mitteln, die und die allein ihn erfüllen können. Um den Schluss bündig zu machen, muss man nur noch nachweisen, dass auf expansive Ziele, wenn auch nicht identisch mit den im Krieg ausgeheckten, schon vor dem Krieg in Deutschland angespielt wurde. Aber Zusammenhang ist ein unsicherer Begriff. Dass das deutsche Gefühl, nicht saturiert zu sein, schon vor 1914 da war und stark war, dass es die Atmosphäre, die Erwartung des Krieges, die Bereitschaft für ihn mitbestimmte, leugnet niemand. Nur ist der Sprung von da zur eigentlichen Verursachung nicht zu machen. Wäre er es, so wäre er es für die anderen auch, die auch Ziele hatten. Weniger ausschweifende vielleicht, aber präzisere, durch Geografie und Geschichte eindeutiger vorgezeichnete, was ihr verursachendes Gewicht nur erhöhen kann. Beweisen Kriegsziele Kriegsschuld? Dann waren, vielleicht mit Gradunterschieden, alle schuldig. Und fragt sich noch, zu welchen Gunsten der Gradunterschied spräche. Denn während die Russen wussten, was sie wollten, wussten die Deutschen es nicht. Sie wollten einmal wenig, einmal viel, einmal hier viel und dort wenig oder umgekehrt, und stritten sich über ihre Kriegsziele mit großer Leidenschaft 4 Jahre lang. In welchem anderen Land gab es überhaupt, wie in Deutschland, eine Kriegszieldiskussion? Es wird eingewendet, auch die anderen hatten Ziele, aber es waren Randziele und ließen sich allenfalls auch ohne Krieg verwirklichen. Deutschland, welches in der Mitte lag, eingekeilt, wie Bethmann-Hollweg es ausdrückte, konnte seine imperialen Träume nicht verwirklichen, ohne auszubrechen oder zu explodieren, das heißt, ohne sich zum Herrn über den Kontinent zu machen. Längst war prophezeit worden, dass es einmal explodieren würde. Auch solche Prophezeiungen stellen einen Zusammenhang her oder helfen uns zu begreifen, wie der Weltkrieg möglich wurde. Nicht mehr. Sie stellen keine Reihe von Ursachen und Wirkungen her. Denn in dem ganzen deutsch-österreichischen Dialog des Juli 1914, in den Telegrammen, in den Protokollen, in den geheimsten Dokumenten kommt von Deutschlands imperialen Zielen überhaupt nichts vor. Da ist die Rede davon, dass man die unerträglichen Zustände an Österreichs Südgrenzen beenden, dass man den wankenden Bundesgenossen stützen müsse, weil man keinen anderen mehr habe, Es ist die Rede davon, dass, wenn schon Krieg sein müsste, der Moment dafür jetzt günstiger sei als später. Ganz selten, andeutungsweise, in den intimsten Gesprächen ist die Rede davon, dass, wenn alles gut ginge, der Ring um Deutschland, das französisch-russische Bündnis, gesprengt oder doch geschwächt sein würde. Es ist dann, von dem Moment an, in dem Russland begann, seinen Kriegsapparat zunächst noch heimlich bereit zu machen, von der Gefahr einer ungestört und noch im Frieden ins Werk gesetzten russischen Mobilisierung die Rede. Und diese schiere Furcht überwältigte alles und entschied alles. Von imperialen Zielen nicht ein Wort. Man könnte natürlich sagen, diese Leute verschwiegen ihre geheimsten Gedanken. Das taten sie nicht. Mit seinen unglaublichen Randbemerkungen ließ Wilhelm II. Sich nie so gehen wie gerade im Juli 1914. Hätte er den Gedanken, wir brauchen den Krieg, weil wir was erobern wollen, im Kopf gehabt, er wäre der Letzte gewesen, ihn nicht niederzuschreiben. Wie er denn im Krieg selber das verrückteste Zeug in diesem Sinn niederzuschreiben oder auszusprechen, sich wahrlich nicht scheute. Ganz anders während der Krise. Als er verstand, dass der Friede verloren sei, ergoss er Kummer und Wut in den Satz, wenn Deutschland sich schon verbluten müsste, dann sollte England wenigstens Indien verlieren. Der Mechanismus der Juli-Krise selber ist einfach. Und zwar sind die Faktoren, die ausreichen, ihn verstehen zu lassen, diese: das System der Allianzen, das Schwächerwerden der deutschen Allianz, die Gefährdung Österreich-Ungarns von außen und innen, die allgemeine Bereitschaft zum Krieg, die allgemeine Erwartung, dass er früher oder später kommen würde, verbunden mit, und zwar besonders in Berlin, verbunden mit der entgegengesetzten Erwartung, dass, weil alle vorhergehenden Krisen gut ausgegangen waren, auch diese gut ausgehen würde, verbunden mit der Gewöhnung an Krisen wie diese. Der deutsche, von dem Generalstabschef Schlieffen ausgearbeitete, von dessen Nachfolger Moltke unter ängstlichen Zweifeln übernommene, im Wesentlichen dennoch übernommene Kriegsplan, der nur einen Krieg, den gegen Russland und Frankreich, vorsah, und zwar die Vernichtung des französischen Heeres zuerst durch ein gewaltiges Umfassungsmanöver, während die russische Kriegsmaschine noch erst in Gang kam. Die entscheidende Bedeutung dieser politisch unschuldigen, rein technischen, technisch jedoch ins Unmögliche ausschweifenden Kriegsfantasie für die Politik der letzten Julitage hat Gerhard Ritter in einer meisterhaften Studie gezeigt. Die These, wonach Mobilmachung gleich Krieg war, galt überall, bei Russen und Franzosen auch. Das lässt sich beweisen. Sie musste aber für die Deutschen ungleich schärfer, dringender gelten, nachdem eine schwache Politik es versäumt hatte, die durch den Schlieffenplan ihr auferlegte fürchterliche Bindung zu durchschauen und sich ihrer in Friedenszeiten zu entledigen. Von dem Moment an, in dem die russische Mobilmachung befohlen war, war es dafür zu spät. Nun musste der große Plan abrollen. Nun mussten die Kriegserklärungen auch gegen den Westen heraus um jeden Preis mit oder ohne Provokation. Und damit war auch schon gegeben, was dann in Deutschland 4 Jahre lang gegeben sein sollte: die Herrschaft des militärischen Prinzips über das Politische. Alles andere sind Spekulationen, indirekte Zusammenhänge, Hintergründe. Wir möchten sie nicht missen, weil nur sie der Katastrophe einen Sinn geben, insofern sie einen hat. Aber ihre wirkende Macht ist nicht zu greifen, nicht abzuschätzen, und nie summieren sie sich zu einem Ganzen. Zu den imperialen Zielen der Mächte, und unleugbar war Deutschlands imperialer Ehrgeiz der schärfste, weil er unbefriedigt war, während die anderen sich längst unvergleichlich üppiger versorgt hatten, müssten Motive aus den verschiedensten Sphären genommen werden. Aus der innenpolitisch-sozialen. In Deutschland wie in Russland schwankte man, ob ein großer Krieg die alte, längst um ihr Dasein ringende Hierarchie stärken oder sie vollends ruinieren würde. Diese Frage wurde in beiden Lagern gestellt, dringender in Russland, wo die Gefährdung der Hierarchie tiefer ging und darum sowohl die Furcht vor dem Krieg wie das Flüstern nach ihm stärker war. Aus dem Reich der Wertungen. Mit Grad unterschieden herrschte damals noch überall in Europa das militärisch-feudale Wertsystem. Gleichgültig, wie bedroht es schon war. Und eine Generation von Offizieren, die keinen Krieg erlebt hatte, war eine betrogene Generation. Aus dem Wirtschaftlichen. Gewiss, das Reden von englischem Handelsneid ist keiner Diskussion wert. Und die Leninsche Theorie vom unvermeidlichen Krieg zwischen den großen Kapitalinteressen hat vor ihm nur den Prunk der Scheinbelehrsamkeit voraus. Dass aber Industrien und Banken nicht am Krieg, jedoch an Rüstungen interessiert waren, die ihrerseits kriegstreibend wirkten, sieht der Blinde. Aus dem Psychologischen. Darüber hat Sigmund Freud seine tiefen, traurigen Gedanken im Kriege geschrieben, und sie gehören zum Hintergrund mindestens so sehr wie das imperialistische Geschwätz der Alldeutschen. Warum waren doch die Volksmassen in den ersten Augusttagen so sehr glücklich? Warum von London bis Belgrad, von Paris bis Petersburg all der Jubel und, ehe noch der Krieg erklärt wurde, das drängende Kriegsgeschrei der Straße, von dem Lloyd George erzählt? Warum warf der junge Adolf Hitler, wie er uns berichtet, sich auf die Knie, um dem Allmächtigen für diese herrliche Stunde zu danken? Warum war selbst ein so bedeutender, ernster Charakter wie Max Weber, der doch wusste, was der Krieg bedeuten würde, und der die Deutschen zu der unnatürlichen Koalition gegen uns führenden Irrtümer nur zu gut kannte, glücklich wenigstens am Anfang? Warum, wenn alle Nationen sich angegriffen glaubten, um ihr Leben zu kämpfen glaubten, fühlten sie sich erlöst wie Kinder am letzten Schultag? Der Schluss, dass zwischen so willkommenen Gefühlen und der Tatsache, die Anlass zu ihnen gab, nämlich dem Krieg, ein ursächlicher Zusammenhang besteht, soll heißen, dass man hier sich bereitet hatte, was man wünschte, liegt genauso nahe wie jener, mit dem man den Expansionismus der Alldeutschen vor dem Krieg, den Krieg und die Kriegsziele verbindet. Dann endlich die Männer, die Geschichte machten, die kleine Zahl von Individuen, die zwischen dem 4. und dem 30. Juli alles entschieden. Eine Wirkung der eben genannten Motive auf sie ist nicht nachweisbar, außer dass auch sie im Bann des feudal-militärischen Ehrenkodex standen. Die Monarchen, welche die Mobilmachungsbefehle unterzeichneten, Nikolaus, Wilhelm, Franz Josef, die Minister, welche dazu rieten, freuten sich nicht. Ihr Instinkt war der bessere. Sie hatten keine Eroberungspläne im Kopf. Selbst die Österreicher wussten nicht, was sie mit einem geschlagenen Serbien eigentlich anfangen würden. Sie waren nicht wirtschaftlich an Rüstungen interessiert gewesen. Die Frage, ob ein Krieg die alte Ordnung begünstigen würde oder die Revolution, ging über den Horizont der Könige. Alles, was man sagen kann, ist, dass auch sie den Einflüssen ihrer Zeit ausgesetzt waren, trotz ihrer goldenen Isolierung, und dass sie so waren, wie sie waren. Der Kaiser, nervös und prahlerisch, Festigkeit vortäuschend, die er nicht besaß, gewohnt, sich aufs hohe Ross zu schwingen und zu feige bei Zeiten wieder herunterzukommen. Bethmann-Hollweg, ehrgeizig und auch selbstgerecht hinter der Maske des frommen, tüchtigen Bürokraten, in der Außenpolitik ohne Erfahrung und ohne Talent, gewillt nun seine Krise durchzustehen, wie sein Vorgänger Bülow die früheren mit leidlichem Erfolg durchgestanden hatte. Moltke, kultiviert und pessimistisch, aber von Berufs wegen nichts anderes im Kopf als Krieg, den er fürchtete, dessen dauerndes Nichtkommen aber gegen die Weltordnung wäre. Graf Berchtold, wohlerzogener, oberflächlicher Aristokrat, in den Formeln und Künsten des 18. Jahrhunderts lebend, zu handeln diesmal umso fester entschlossen, weil man ihm längst schwächliche Unentschlossenheit vorgeworfen hatte. General Konrad, großer, einfach und intuitiv denkender Soldat, seinen deutschen Kollegen durch die Stärke des Charakters überlegen. Zar Nikolaus, armer Spätling, unter einem Unglücksstern sich fühlend, viel zu schwach für die alte schwere Krone auf seinem Haupt. Sasonow, Machtpolitiker eines Reiches, so schwanger mit Gefahren wie mit ausschweifenden Träumen, von Hass gegen die Österreicher brennend. Sir Edward Grey, zu philosophisch zart für die Rolle eines imperialen Außenministers, schwankend zwischen tiefer Friedfertigkeit, Machtinteressen, heimlichen Bindungen. Winston Churchill, sehr großartig, romantisch und kriegerisch denkend. Präsident Poincaré, harter, engstirniger Jurist, Nationalist und Jakobiner, schon in der Kindheit besessen von dem Wunsch, sein Lothringen wieder nach Frankreich einzubringen, in seiner Antrittsrede betonend, dass zum Frieden allseitige Kriegsbereitschaft gehöre. Poincaré, von dem Russlands Botschafter in London 1913 geschrieben hatte: »Wenn ich Cambons Unterredung mit mir, die gewechselten Worte kurz wiederhole und die Haltung Poincarés hinzufüge, kommt mir der Gedanke, der einer Überzeugung gleichkommt, dass von allen Mächten Frankreich die einzige ist, welche, um nicht zu sagen, dass sie den Krieg wünscht, ihn doch ohne großes Bedauern sehen würde.« Freilich, so ein Satz beweist nichts. Sätze, geäußerte Meinungen und Absichten müssen sehr dicht stehen und Taten müssen ihnen sehr dicht entsprechen, damit sie etwas beweisen. Aber sie können Atmosphäre anzeigen. Es hätte nichts geholfen, wenn einer von all diesen Anführern anders gewesen wäre, als er war. Oder wenn die vielen eine Stufe tiefer anders gewesen wären. Die deutschen Generale, längst zum Präventivkrieg drängend, die Iswolski und Paleolog, die nach dem französischen Staatsbesuch in Petersburg sich mit einem schmunzelnden «Cette fois, c'est la guerre» voneinander verabschiedeten, die Botschafter, die schweren oder leichten Herzens rieten, was ihre Auftraggeber befahlen. Sie hätten alle anders sein müssen. Die Zeit hätte anders sein müssen. Dieser Krieg war nicht, wie der zweite, ein Anachronismus, den ein einziger Verbrecher erzwang. Er ging aus dem Geist der Zeit, aus den Begriffen, in denen die Leute dachten, aus dem Stil, in dem sie lebten, stimmig hervor. Es war kein Wunder, dass er kam. Es war eines, dass er so lange nicht gekommen war. Darum die Freude. Endlich grüßte man das so lang verdrängte, überfällige mit Blumen. Keine andere geschichtliche Frage ist so gründlich durchleuchtet worden wie die Frage nach der Verantwortung am Krieg von 1914. In Deutschland gab es später eine Zeitschrift, genannt die Kriegsschuldfrage, gab es Lehrstühle, deren Inhaber sich praktisch mit nichts anderem befassten. Das erklärt sich wesentlich durch eine Taktlosigkeit der siegreichen Alliierten, die, der Forschung dreist vorgreifend und sich zum Richter in eigener Sache erhebend, die deutsche Alleinschuld am Kriege im Friedensvertrage figurieren ließen. Auf diesen Paragraphen gründeten sie ihr Verlangen nach Wiedergutmachungen, so dass also die deutschen Historiker nur die These von der Alleinschuld widerlegen zu müssen schienen, um damit das ganze Gebäude des Versailler Vertrages moralisch und rechtlich zu Fall zu bringen. Daher die Hitze des Kampfes, in dem die Wissenschaft auf beiden Seiten außer wissenschaftlichen Zwecken diente. Jetzt endlich sind die Schauspieler des Dramas von 1914 alle tot und sind die jungen Freiwilligen von damals alte Leute. Jetzt ist diese blutige Geschichte tief genug in den Hintergrund gerückt und von jüngerem, noch böserem Unfug überschattet, sodass es denn wohl endlich möglich ist, sie darzustellen, wie sie wirklich war. In ihrer Schuld und Halbschuld, in ihrer ganzen menschlichen Unzulänglichkeit, überall, ohne dass die Gelehrten sich länger darüber in die Haare geraten müssten. Stimmungen. Alle hielten sich für die Angegriffenen, Könige, Diplomaten, Völker. Streng logisch stimmte das nicht. Denn wo alle angegriffen sind, da greift niemand an und da ist niemand angegriffen. Aber die Wirklichkeit hat keinen Ehrgeiz, logisch genau zu sein. Tatsächlich glaubte Russland sich durch den österreichischen Akt gegen Serbien und tatsächlich glaubte Deutschland sich durch die russische Mobilmachung angegriffen, sodass der Brand etwas von Selbstentzündung an sich hatte, unter deren Eindruck jeder den anderen beschuldigte und alle sich als Opfer fühlten. Gleichzeitig aber fanden alle es schön, angegriffen zu sein. Jubel herrschte in Europa in den ersten Augusttagen des Jahres 1914. Jubel, Kriegswut und Kriegsfreude. Nicht überall im gleichen Maße. In Frankreich wohl etwas weniger als in Deutschland, dort etwas stärker als in England, aber in England auch. Selbst durch die Straßen von London wälzten sich lustig die Volksmassen und schrien nach Krieg, indes das Kabinett noch letzte schwache Friedensgesten machte. Die Völker Europas waren jahrelang von Politikern und Journalisten gegeneinander aufgehetzt und betrogen worden. Dass sie aber jetzt mit ihrem Herzen am Frieden hingen, kann man nicht sagen. Der Krieg würde kurz sein und schön, ein erregendes, befreiendes Abenteuer. Und Gott würde auf allen Seiten sein und alle würden siegen. In Deutschland gedieh diese Stimmung noch besonders dadurch, dass wir doch immerhin als Erste losgeschlagen hatten. Blitzschnell hatten wir gehandelt, ehe der Feindbund sein Netz hatte zuziehen können. Wir waren die Angegriffenen, die Unschuldigen und dennoch jene, die zuerst sich schwertklirrend erhoben. War eine edlere Kombination denkbar? Und dann, dass endlich gehandelt wurde, dass seit Jahrzehnten Vorbereitete endlich erprobt wurde. Dass die Langeweile des Alltagslebens unterbrochen wurde durch die abenteuerlichen Ferien, in die der kleine Mann, der Angestellte, der junge Volksschullehrer nun plötzlich hinaus durfte und obendrein ein Held war. Dass es wieder ein Vaterland gab, ein hochbedrohtes, für das man das Leben einsetzen durfte, anstatt im Gefängnis der kleinen, selbstischen Zwecke auf ewig eingeschlossen zu bleiben. Dass es endlich wieder eine Nation gab, anstatt der Parteien und Klassen, der ausweglosen Zänkereien. Und dann bald die wogenden Fahnen, die Kanonenschüsse, welche die ersten Siege verkündeten. Wie schön, da dabei zu sein, als Soldat oder wenigstens als Patriot in Bürgerkleidung. Wie traurig, da ausgeschlossen zu sein. So war die Stimmung im August 1914. Die festesten Charaktere, die gescheitesten Köpfe machten mit. Der harte, melancholische Realist, den wir schon kennen, Professor Max Weber, schrieb von diesem großen und wunderbaren Krieg und dass es herrlich sei, ihn noch zu erleben, aber sehr bitter sei, wegen seiner Jahrezahl nicht mehr an die Front zu dürfen. Philosophen, Ästheten, aristokratische Poeten, die stets sich der Masse ferngehalten hatten, fanden nun plötzlich ihren Weg zum Volk und waren glücklich darüber. Vergessen waren die langen Jahre der Trennung zwischen Staat und Geist, die Jahre des Spottes. Sie meldeten sich zum Heeresdienst, sie wollten kämpfen mit Flinte oder Feder. In groben Manifesten und feinkörnigen Essays, in schlechten oder in guten Gedichten priesen sie den Aufbruch der Nation. Und wenn sie mit Eisen und Stahl dich umklammern, wir schlagen die Bresche, wir brechen die Klammern. Deutschland, Deutschland. Wir kommen wie Geier vom Felsen gestoßen, wir kommen wie Wasser vom Berge geschossen, wie Hagel und Schlossen. Da klirren der Stahl und das Eisen in Scherben. Für dich will ich leben, für dich will ich sterben. Deutschland, Deutschland. Rudolf Alexander Schröder. So ist der Mensch, dass er hin und her schwankt zwischen Egoismus und dem Wunsche, über sich selbst hinauszugehen, in einer großen gemeinsamen Sache sich auszulöschen. Allzu sehr hatte der Friede Wilhelms II. Die Sehnsucht nach dem Dienst am Ganzen ungenützt gelassen. Nun befriedigte sie der Krieg. Er schien jeden brauchen zu können. Daher das Glück. Wenige hielten sich von vornherein abseits, Halbdeutsche oder Schriftsteller, die ihrem Wesen nach zu Halbdeutschen geworden waren. Sie wurden allmählich mehr, denn das Glück trug. Die Sehnsucht nach dem Dienst am Ganzen ist gut, aber es ist nicht ein rauschhafter Begeisterungszustand, der sie auf die Dauer erfüllen kann. Im August 1914 zeigte der Krieg sich von seiner schönsten Seite und von seiner unwahrsten. Das blieb nicht so. Von den politischen Parteien hatte die extreme Rechte die Krise nach Kräften geschürt. Es waren dieselben Gruppen, denen die deutsche Politik unter Wilhelm II. Immer zu schlapp gewesen war und die nun den schwachen Monarchen vorwärts trieben. Wir werden ihnen während der Kriegsjahre wieder begegnen. Die Sozialdemokraten behielten ihren klaren Kopf. Hatten sie nicht längst sich für die Stunde der Gefahr vorbereitet? Auf interparlamentarischen Kongressen gegen Wettrüsten und Imperialismus ihre Stimmen erhoben, mit ihren französischen Genossen verabredet, was sie vor dem Krieg und im Krieg gemeinsam gegen den Krieg zu tun hätten? Jetzt verdammten sie das österreichische Ultimatum in Worten, die noch heute ihre Wahrheit haben. Jetzt organisierten sie Versammlungen in Berlin, die dem Toben der Kriegsfreudigen, der alldeutschen Professoren, der Turner von Vater Jahn, der bärtigen Veteranen von 1870 die Waage halten sollten. Soweit, so gut. Aber dann kam die Nachricht von der russischen Mobilmachung, die auch ihnen, den Sozialdemokraten, einem Angriff gleichzukommen schien. Waren sie denn nicht auch Deutsche, nicht auch gute Patrioten? Waren nicht auch ihre teuer erkämpften Freiheiten bedroht, wenn der Despotismus des Zaren über Deutschland siegte? Für die Fehler der Vergangenheit, der Alten und der Jüngsten, konnten sie nichts. Gegen die hatten sie protestiert, solange es Zeit war. Aber nun war die Lage leider so, wie sie war. Am 31. Juli schickten sie einen der ihrigen, Hermann Müller, nach Paris, um mit französischen Kollegen den verabredeten Kontakt aufzunehmen. Die Franzosen sagten ihm, ihre eigene Situation sei ganz anders als jene der Deutschen. Sie seien von ihrer Regierung nicht betrogen worden. Sie hätten ihren legitimen Einfluss auf das Gebaren ihrer Republik. Und da nun Frankreich von Deutschland angegriffen werde, so müssten sie zu ihrem bedrohten Vaterland stehen. Die deutschen Arbeiter aber hätten sich gegen das Kriegsverbrechen ihres eigenen Staates zu erheben. »Das sei nicht so«, erwiderte Müller. »Die Gefahr komme jetzt nicht von Berlin, sondern von St. Petersburg, und gegen die müssten wohl oder übel auch die deutschen Arbeiter Front machen.« Der gute Mann kam mit Mühe und Not noch aus Frankreich heraus. Er konnte dem Berliner Parteivorstand nur Unerfreuliches erzählen. Der Deutsche Reichstag hatte mit der Kriegserklärung nichts zu tun. Sie war allein die Sache des Kaisers und seiner Ratgeber. Aber er hatte die Ausgaben, die Kredite zu bewilligen, denen das Reich zur Führung des Krieges bedürfen würde. Hierin lag sein Ja oder Nein zur Situation und den Forderungen, welche sie mit sich brachte. Die Sozialdemokraten, nach leidenschaftlich geführten Beratungen, beschlossen, mit Ja zu stimmen. Die Minderheit, 14 Abgeordnete, die bis zuletzt anders dachten, fügten sich der Parteidisziplin. Zum Lohn für diese Entscheidung war es ihr Vertreter allein, der nach den Darlegungen des Kanzlers zu Worte kommen durfte. Die Sozialdemokraten haben diese verhängnisvolle Entwicklung mit allen Kräften bekämpft, und noch bis in die letzten Stunden hinein haben sie durch machtvolle Kundgebungen in allen Ländern, namentlich in innigem Einvernehmen mit den französischen Brüdern, für Aufrechterhaltung des Friedens gewirkt. Ihre Anstrengungen sind vergeblich gewesen. Jetzt stehen wir vor der ehernen Tatsache des Krieges. Uns drohen die Schrecknisse feindlicher Invasionen. Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Siege des russischen Despotismus, der sich mit dem Blute der Besten des eigenen Volkes befleckt hat, viel, wenn nicht alles, auf dem Spiel. Die Verteidigung des eigenen Landes, der eigenen Kultur sei im Sinn der sozialistischen Internationale. Nicht aber sei es ein Eroberungskrieg. Friede müsse gemacht werden, sobald die Gegner dazu bereit seien, und zwar ein Friede der Freundschaft und des Rechts, welcher Dauer verspräche. Bethmann-Hollweg, längst begierig, mit den Sozialdemokraten ins Gespräch zu kommen, war glücklich über ihre Haltung. Weniger glücklich waren die Konservativen über die positive und führende Stellung, die ihren linken Gegnern nun zuzuwachsen schien. Die goldene Brücke, die wir den Sozialdemokraten für eine Haltung gebaut haben, die sie wohl doch hätten einnehmen müssen, kann ihnen später große Vorteile bringen. Der Fraktionsvorsitzende Graf Westarp. Das war eines der Paradoxe, an denen die moderne deutsche Geschichte so reich ist. Der Krieg, insofern er ein deutsches Unternehmen war, kam aus der verfälschten, verkrampften Klassensituation. Sie aufrechtzuerhalten, war sein den Machthabern wohl mehr unbewusster als bewusster Zweck. Aber diesen Zweck konnte er nimmermehr erfüllen. Der Krieg der Massen konnte nicht geführt werden, ohne dass die Massen und ihre Partei, die Sozialdemokratie, mitmachte und dem Staatsunternehmen beitrat. So dass durch den Krieg eben das erreicht wurde, was durch ihn hätte verhindert werden sollen. Andererseits, die Sozialdemokraten traten dem Staatsunternehmen nicht auf ihre eigenen Bedingungen bei. Sie konnten es jetzt nicht nach ihrem Bilde verändern. Weder Kaiser und Junker noch Demokratie und Sozialismus gaben nun dem Staat seine Identität. Der Krieg selber tat es und würde es in den kommenden Jahren mehr und mehr tun. Zwischen den Parteien wurde auf Betreiben Bethmanns ein Burgfriede verabredet. Man wollte die inneren Gegensätze vertagen, bis die äußere Not überwunden wäre. Kritiker haben den deutschen Sozialdemokraten ihre Entscheidung vom August 1914 später als Verrat vorgehalten. Das ist nachträglich leicht behauptet. Damals gab selbst der nachmalige Kommunist Karl Liebknecht seine Stimme für die Kriegskredite. Ungarn, aber er gab sie. So war die Lage in Deutschland wie in Frankreich. Der Krieg wäre durch Diplomatie zu verhindern gewesen. Und dass die deutsche Diplomatie ungefähr die schlechteste war, die es geben konnte, haben wir gesehen. Es war die Schuld der deutschen Geschichte und aller, die an ihr Anteil hatten, dass einige wenige Stümper die deutsche Außenpolitik nach eigenem Belieben hatten bestimmen dürfen. Dem Sturm des August 1914 konnte man nicht mehr Widerstand leisten. Er ging durch das ganze Volk, und zum Volk gehörten auch die deutschen Arbeiter, die sozialistisch wählten. Viel stärker gehörten sie dazu und auch zum Staat, als die alte Marx'sche Theorie es wahrhaben wollte. Das zeigte sich nun. Glück einigt. Der Krieg war zwar eine Not, aber zuerst eine solche, die alle von ihr Betroffenen glücklich stimmte. Der Kummer kam später, und erst dann kehrten Parteien und Klassen sich wieder gegeneinander. Ungefähr dasselbe gilt für die deutschen Staaten. Die Mitglieder von Bismarcks Bundesreich. Mit dem Unterschied, dass die Staaten viel schwächer waren als Parteien und Klassen. Die Außenpolitik war längst reichsdeutsch und nicht mehr preußisch gewesen. Das Reich, nicht Preußen, war zum Gegner Russlands geworden. Was hatte Preußen in Konstantinopel zu suchen? Welche Interessen hatte Preußen an Serbien? Es wäre für einen überzeugten Föderalisten recht hübsch, wenn er sagen könnte, Preußen habe Süddeutschland in den Ersten Weltkrieg gerissen. Aber das ist nicht wahr. Ganz Deutschland riss sich selber hinein. Die Stimmung war in München so kriegsfreudig wie in Berlin. Die Dynastien und einzelstaatlichen Regierungen mussten das wohl oder übel mitmachen, wie sie schon 1870, schon 1813 hatten mitmachen müssen. Deutsch waren schließlich auch sie. Was sie heimlich dabei dachten, wie wohl einem so klugen Mann wie dem Prinzen Ruprecht von Bayern bei der Sache war, ist schwer zu sagen. Verhindern konnte er nichts. Er konnte nur später als Befehlshaber einer Heeresgruppe die Entartung des Krieges in ohnmächtigen Warnungen kommentieren. Die deutschen Dynastien, von Wilhelm II. Abgesehen, haben keine Schuld am Weltkrieg. Er lag ihnen gar nicht, weil seine Folgen so oder so revolutionär, antihistorisch sein mussten. Es war ein deutscher, ein großdeutscher Krieg, kein bayerischer oder badischer. Wenn sie ein Vorwurf trifft, so der, dass sie nicht bei Zeiten versuchten, die Berliner Außenpolitik zu korrigieren, was etwa Bayern mit etwas Energie und Einsicht wohl möglich gewesen wäre. Die Staatsrechtler meinen, Föderalismus und Parlamentarismus seien einander entgegengesetzt. In der Schicksalsfrage der deutschen Außenpolitik hatten sie beide versagt. Das Gesamtparlament und die Bundesstaaten. Nun mussten sie beide den Mächten folgen, die im Augenblick allein übrig blieben. Der militärischen Führung und dem Volk. Deutschlands junge Männer zogen ins Feld hinaus. Unfreiwillige und Freiwillige, reinen Herzens, wie es hieß. Das mit dem ins Feld hinausziehen war ein etwas romantisierender Ausdruck, denn sie fuhren in Eisenbahnzügen. Aber reinen Herzens waren sie. Dass die Politik nicht rein gewesen war, wussten sie nicht und wollten es auch später nicht wissen, als die Gelehrten es ihnen nachwiesen. Es stimmte mit ihrem eigenen Erlebnis nicht überein. Sie zogen aus, wie es weiter hieß, gegen eine Welt von Feinden. Warum hatte sich denn aber eine Welt von Feinden auf Deutschland gestürzt? Warum gerade auf Deutschland? Ein amerikanischer Student, der sich auf einer Ferienreise in dem von ihm bewunderten Lande befand und in den Sturm der letzten Krise hineingeriet, schrieb am 28. Juli aus Dresden an seine Mutter: Vergangene Nacht waren die Straßen gefüllt mit Menschenmassen, die bis um 2 Uhr morgens patriotische Lieder sangen und Österreich hochleben ließen, das eben Krieg an Serbien erklärt hatte. Die Lage sieht sehr zweifelhaft aus, und ich fürchte, diese kriegerischen Deutschen könnten einen Konflikt beginnen, der zum furchtbarsten Krieg werden wird, den die Welt je sah. Und er schrieb weiter: Der drohende Krieg macht die ganze Welt verrückt. Ich wurde sehr nachdenklich, als ich die Massen von jungen Leuten durch die Straßen paradieren und lange nach Mitternacht die Wacht am Rhein singen hörte. Es wird den Staatsmännern eine schöne Entschuldigung für ihren eigenen Wahnsinn geben, denn nun können sie sagen, der Enthusiasmus der Massen hätte sie hineingetrieben. Endlich im August, als er auf der Heimfahrt war: Das Uhrwerk Europas ist so vollständig zum Stehen gekommen und diese Zivilisation, die ich so sehr bewunderte, reißt nun so offenbar sich selber in Stücke, dass ich an Europa überhaupt nicht mehr denken mag. Gescheiterte Pläne. Europa war stark damals. Es hatte über all den diplomatischen Krisen endlich die Nerven verloren und Krieg gemacht. Aber es war gesund genug, um ihn zu führen, wie noch nie ein Krieg geführt worden war, seit es Menschen auf Erden gab. All das Kapital, das der reichste Kontinent der Erde in 50, in 100 Friedensjahren beispiellosen industriellen Fortschritts aufgehäuft hatte, all die Wissenschaft, all der angesammelte Lebenssaft und Mut und Übermut gingen nun in das eine. Alle glaubten sich angegriffen, aber alle griffen an. Alle Generalstäbe hatten längst großartige Offensivpläne gehegt und gepflegt, die sie nun ins Werk setzten, der deutsche, der französische, der österreichische, der russische. Der deutsche Plan war so einfach wie kühn. Er sah 2 Offensiven vor. Eine scheinbare, die den Gegner nur anlocken und nach sich ziehen sollte, von Lothringen aus. Eine wirkliche durch Belgien und Nordfrankreich. Diese hatte Paris zu umgehen und westlich von Paris nach Osten einschwenkend die französischen Armeen einzukreisen. Dem entsprach hübsch der französische Plan, denn sein Glanzstück war eine Offensive gegen Elsass-Lothringen und womöglich über den Rhein. Die Österreicher gedachten von Galizien aus gegen die russischen Armeen in Polen vorzustoßen, indes die Russen es auf die österreichische Front in Galizien absahen. Von all diesen Plänen, Elaboraten höchster strategischer Kunst, war nach 6 Wochen nichts übrig. Es heißt, dass der deutsche Plan verwässert und schlecht ausgeführt wurde, dass Generalstabschef von Moltke den rechten Flügel, von dem alles abhing, verhängnisvoll schwächte und den linken überflüssig stärkte, dass er ferner im letzten Augenblick 2 Armeekorps, die im Westen gebraucht wurden, nach Ostpreußen warf. Ob es ohne diese Fehler besser ausgegangen wäre, müssen die Kenner der Kriegskunst entscheiden. Nach Plan gegangen sind Kriege beinahe nie. Immer wurden sie früher oder später, was die Strategen auf beiden Seiten nicht gemeint hatten. Scheitern der französischen Offensive im Süden. Erstes Anzeichen dafür, dass in diesem Krieg die Verteidigung stärker ist als der Angriff. Hastiges Zurücknehmen und Reorganisieren der Truppe für die Verteidigung von Paris. Erfolg? Zunächst der deutschen Offensive im Norden, Besetzung Belgiens, Besetzung Nordfrankreichs. Aber dann? Beginnende Unordnung. Armeen zu weit voraus, Armeen zu weit zurück, mangelnder Kontakt zwischen Hauptquartier und Befehlshabern im Felde, Lücken zwischen den Armeen in Bewegung, Improvisationen, Versuch einer engeren Einkreisung des Feindes anstatt der geplanten weiteren, gesammelter französischer Gegenschlag, Rückzug. Kein panischer, räumlich bedeutender, von dem einen Flüsschen, Marne, zu dem nächsten, Aisne. Der Feind folgt an keiner Stelle, hieß es in dem deutschen Heeresbericht vom 10. September. Als Siegesbeute dieser Kämpfe sind bisher 50 Geschütze und einige 1000 Gefangene gemacht. Das war eine höfliche Form, dem deutschen Volk zu sagen, dass der große Plan gescheitert war. An dieselbe höfliche Tradition hielt die oberste Heeresleitung sich während der nächsten 4 Jahre. Oktober, November folgte ein deutscher Versuch, zu den Kanalhäfen vorzudringen und so Frankreich von England abzuschneiden. Auch diese Bewegung gedieh bis zu einem gewissen Punkte, worauf auch sie ins Stocken geriet. Von da ab, November 1914 bis März 1918, geschah an der Westfront nicht viel. Nur Offensiven und Gegenoffensiven eben dort, wo der Gegner am stärksten war. Schlechte Reihen mit immer wirksameren Mitteln der Massenvernichtung. Aber nie eine Bewegung der Frontlinie um mehr als 10 Kilometer. Die Dinge, die im Westen nicht nach Plan gingen, gingen auch im Osten nicht nach Plan. Hier aber zum Stolz und Jubel der Deutschen. 2 russische Armeen, die, um Frankreich zu entlasten, eine verfrühte, übel vorbereitete Invasion Ostpreußens versucht hatten, wurden in den letzten Augusttagen mit so durchschlagendem Erfolg angegangen, dass nichts von ihnen übrig blieb. Das war noch keine Entscheidung. Die Hauptmasse der Russen sollte erst noch kommen. Aber für die deutsche Moral bedeutete es viel. Und der Name »Schlacht bei Tannenberg«, der auf eine uralte deutsche Niederlage im Kampf gegen die Slawen anspielte, war schön gewählt. Tannenberg. Diesmal war es der Deutsche, der dem Slawen so die Tür gewiesen hatte, dass er es nimmer vergessen würde. Hier hörte man zum ersten Mal von den riesigen Zahlen, den 100, den 250.000 erschlagenen und gefangenen Feinden. Nun erschienen die Bilder für Jung und Alt, welche die verlorenen, toten, ertrinkenden, ohne Kopf und Glieder in die Luft geschleuderten Russen zeigten. Der öffentliche Geist verhärtete sich rasch. Die so lange in vollendeter Zivilisation gelebt hatten, lasen gern von den Fronten, an denen es gar nicht mehr zivilisiert herging. Nun auch erschienen den Deutschen die beiden Gesichter, welche die nächsten 4 Jahre lang über ihnen scheinen sollten. Das eine mit dem enormen Schnurrbart, alt, viereckig, gutmütig, würdig und pfiffig. Das andere durch ein schweres Kinn in die Länge gezogen, hart, scharf und sauertöpfisch. Hindenburg, der kommandierende General in Ostpreußen, und Ludendorff, sein Stabschef. Dass Ludendorff der eigentliche Könner, der wahre Sieger von Tannenberg sei, wussten bald alle, die es wissen wollten. Aber das tat dem entstehenden Mythos keinen Abbruch. Sie gehörten zusammen wie Blücher und Gneisenau, wie Wilhelm I. und Bismarck. Und wo sie zusammenstanden, die zuversichtliche, kräftige Greisenautorität des einen und das Können des anderen, da musste es gut ausgehen. Sie wurden zum Erben des Erfolgsmythos, der seit Bismarcks Sturz und wieder seit dem Niedergang Wilhelms II. Auf eine neue Inkarnation gewartet hatte. Es war sehr bald nicht mehr der Kaiser, von dem man sich Führung und Rettung erhoffte, auch nicht der neue Stabschef des Heeres, Falkenhayn. Es waren Hindenburg und Ludendorff. Die Siege im Osten, der vom August und wieder der vom Dezember, änderten nichts daran, dass der Krieg etwas zu werden im Begriff war, was kein Mensch vorausgesehen hatte. Es war auf beiden Seiten zu viel aufgestaute Macht. Industrie, Menschen, Kampfmoral. Es wurden auf beiden Seiten Massen ins Feld geführt, die an vernichtender Schlagkraft jeder bisherigen Erfahrung spotteten. Wenn man dies ungefähr erwartet hatte, so war das völlig Unerwartete dies. Die Verteidigung erwies sich als stärker als der Angriff. Nicht im Osten, wo die Russen unersetzliche Vorräte an Waffen und Munition schon verloren hatten und die Deutschen auf die Überlegenheit ihrer Industrie zählen konnten, aber im Westen. Die zuerst improvisierten, dann mit letzter Gründlichkeit ausgebauten Verteidigungslinien, Minenfelder, Drahtverhaue, Schützengräben, gedeckt durch Artillerie, waren für diesen geschichtlichen Augenblick stärker als die Strategie des Angriffes, welche auf Erfahrungen des vorigen Jahrhunderts beruhte. Man würde weiter angreifen, jeden Frühling, jeden Herbst. Man bezweifelte im Grunde immer noch nicht, weder bei Franzosen und Briten noch bei den Deutschen, dass die Entscheidung im Westen fallen müsste, so war es ursprünglich geplant gewesen, und dabei blieb man, obgleich der alte Plan vor aller Augen in Fetzen hing. Wie aber die Entscheidungen im Westen noch fallen sollten, auf diese Frage gaben die Herren unklare Antworten. Daher nun das Tasten nach anderen Möglichkeiten, nach neuen Kriegsschauplätzen und neuen Wegen der Kriegführung. Daher das Werben um dritte Staaten, das in den Krieg locken von Neutralen, so wie ein Morphinist andere zu seinem Laster zu verführen sucht. Es gelingt der Entente im Frühjahr 1915 mit Italien, den Deutschen im Herbst mit Bulgarien und wieder der Entente im Sommer 1916 mit Rumänien. Dem Hinzukommenden wird Beute versprochen und er wählt die Seite, die mehr versprechen kann, vorausgesetzt, dass sie den Sieg verspricht. Im Herbst 1915 scheinen die Bulgaren den deutschen Sieg für wahrscheinlich zu halten. Daher die grausame Vervollkommnung der wirtschaftlichen Kriegführung. Die Engländer verschärfen ihre Blockade der deutschen Häfen, erlauben den Neutralen nur die Einfuhr, die sie für sich selber brauchen, üben auf hoher See ein System der Kontrollen und Konfiskationen aus, von dem das Völkerrecht bisher nichts wusste. Das Recht erlaubte es ihnen nicht, wohl aber die Überlegenheit ihrer Flotte, gegen welche die Deutsche nicht eingesetzt wird. Sie, die so viel zur Vergiftung des deutsch-englischen Verhältnisses beitrug, liegt untätig in den Häfen. Tirpitz, ihr Schöpfer, fühlt sich im kaiserlichen Hauptquartier als der unnützeste, unglücklichste Mensch von der Welt. Meine Lage ist hier dauernd scheußlich, denn eigentlich bin ich überflüssig. Ich glaube jetzt, dass sie, die Flotte, keinen Schuss abgeben wird und mein Lebenswerk endet mit einem Minus. Der Kaiser tut kund, dass die Flotte doch immerhin nützlich sei, weil sie die norddeutschen Küsten verteidige. Es bleibt den Deutschen das Unterseeboot, das Torpedieren feindlicher Schiffe. Diese Waffe wird bald auch gegen Passagierschiffe eingesetzt, welche des Transportes kriegswichtiger Güter von Amerika nach England verdächtig sind. Der Krieg ist noch nicht ein Jahr alt, als die Versenkung des englischen Dampfers Lusitania, der Wassertod von 1200 Zivilisten, in der feindlichen, wieder neutralen Welt Empörung hervorruft. Es ist sehr merkwürdig, in welchem Maße wir das unbeliebteste Volk der Erde geworden sind, schrieb Tirpitz schon im Herbst. Untaten wie die Versenkung der Lusitania erleichtern es der feindlichen Propaganda, nur zu sehr dies Wort wahrzunehmen. Ob sie an sich, von weit her betrachtet, schlimmer sind als die Blockade, die das Leben in Deutschland langsam abwürgen soll, darüber lässt sich streiten. Jedenfalls sind sie ungleich fürchterlicher für die Nerven einer Welt, welche die Gewohnheiten des Friedens noch nicht ganz vergessen konnte. Einer steigert den anderen. Einer ist überzeugt, dass der andere der Barbar ist, der Todfeind, angetrieben von wahnsinnigem Vernichtungswillen. Also muss man ihm gegenüber die Mittel anwenden, die er versteht. Und wenn man ihm nicht mit gleichen Waffen vergelten kann, doch mit entsprechenden und wenn möglich noch schärferen. Wir haben es nicht gewollt. Aber was soll denn das Ganze, das niemand gewollt hat? Und das an Bösartigkeit nun schon alle bisherige Menschenerfahrung übersteigt. Das Ganze mit seinen Minenfeldern und Leichenfeldern, seinen Flammenwerfern und Drahtverhauen, in denen Verwundete langsam verenden, seiner Hungerblockade und Gegenblockade. Wie ist der Krieg zu beenden? Was sind seine Ziele? Welchen Zwecken dient er? Dient er Zwecken überhaupt? Schon seit dem Spätherbst 1914 wurde hierüber gesprochen, gedacht und gehadert. Kriegsziele und innerer Streit. Einfach war die These der Westmächte. Sie waren angegriffen, angegriffen von dem ruchlosesten Militärdespotismus, den es je gab. Sie bewiesen das durch die unmittelbare Vorgeschichte des Krieges, wobei sie das ihnen Nachteilige wegließen. Durch Reden Wilhelms II., durch eine Blütenlese aus der deutschen Literatur, Nietzsche, Treitschke, alldeutsche Phantasten, auf die Wunderlichkeit der Zusammenstellung kam es ihnen nicht an. Kriegspropaganda arbeitet für derbe Mägen, sie macht keine feinen Unterschiede. Den deutschen Militarismus galt es zu brechen. Das war das Ziel, der Sinn des Krieges, alles andere war nebensächlich. Die preußisch-deutsche Politik war despotisch nicht erst seit gestern, sondern aus einem blutigen Guss von alters her. Darum galt es bei dieser Gelegenheit, auch früheres Unrecht gutzumachen. Frankreich musste Elsaß-Lothringen zurückgewinnen. Auch dass man, um Italien in den Krieg zu locken, ihm enorme Versprechungen auf Kosten Österreichs machte, ließ der großen edlen Sache sich allenfalls einordnen. Denn Italien sollte doch nur bekommen, worauf es irgendwie geschichtliches, nationales, geografisches oder sonst ein Anrecht hatte. Andere, noch geheimere Abmachungen passten in das schöne Bild weniger gut. Nicht zum Beispiel, dass man den Russen Konstantinopel versprach. Überhaupt nicht die Tatsache des Bündnisses mit der Macht des Ostens, welche auch die dreisteste Propaganda als einen Hort demokratischen Friedens nicht wohl ausgeben konnte. Nun, Russland war eine Sache für sich, ein militärischer, kein moralischer Verbündeter. Der Krieg war doch ein Krieg zwischen der friedliebenden Demokratie des Westens und teutonischer Barbarei. Das war wirksam. Mehr oder weniger glaubten es wohl jene selbst, die es ausheckten und in der neutralen Welt emsig verbreiteten. Dass die deutschen Truppen überall auf fremdem Boden standen und so sich verhielten, wie Truppen im Feindesland sich noch immer verhalten haben, leistete der alliierten Propaganda Vorschub. So der Unterseebootkrieg. Friedensverhandlungen musste die englische These freilich gewaltig erschweren. Wie sollte man mit dem Gegner Frieden machen, wenn er wirklich ein Hunne, ein in den Annalen der Menschheit beispielloser Verbrecher war? Je mehr die Bösartigkeit des Krieges sich steigerte, desto mehr steigerte sich die Propaganda, die ihn geistig begründen und nähren musste. Desto schwieriger wurde der Friede. Wenn dies in England und Frankreich die allgemein angenommene Ansicht der Dinge war, die auch in Amerika zusehends an Popularität gewann, gab es in Deutschland eine solche Gemeinsamkeit des Denkens nicht. Hier fiel alles auseinander. Der Ursprung des Krieges, die Mittel, mit denen er zu führen wäre, die äußeren Ziele und inneren Folgen. All das wurde beurteilt je nach Parteizugehörigkeit, Sympathien, Wünschen und Willkür. Die Alliierten hatten nur einen Feind, Deutschland. Dass Österreich die Sache eigentlich begonnen hatte, war rasch vergessen. In Deutschland entstand alsbald die Frage, wer eigentlich der Hauptfeind sei. Frankreich wohl nicht, höchstens für die Alten, die sich an 1870 erinnerten. Russland? Dieser Meinung war die Deutsche Linke, waren alle, deren Denken sich an der Tradition von 1848 inspirierte, das despotische Russland als der Weltgegner eines fortschrittlichen, demokratischen Großdeutschland. Oder England? Das war bald die am stärksten verbreitete und erhitzte Überzeugung. Die Überzeugung der Alldeutschen, der Herren von der Flotte, der patriotischen Professoren, der Rechten überhaupt. Bald, unter dem Eindruck der Blockade, wohl auch der Masse des Volkes. Den Krieg, den die Deutschen als Kontinentalkrieg im Stil des alten Moltke sich vorgestellt hatten, machte England zum Weltkrieg. Es raubte den deutschen Landsiegen ihre Bedeutung, indem es sie isolierte und abriegelte. Die ganze Intaktheit seines nationalen Charakters, die ganze Macht seiner Weltorganisation und Beziehungen, seiner Dominions in Übersee, brachte es ins Spiel. Es war die Brücke zu Amerika. Es war der Kanal, durch welchen alles zum Kriege Notwendige der feindlichen Allianz in nie unterbrochenem Strome zufloss. Frankreich und Russland waren beide in moderner Zeit des Öfteren besiegt worden und hatten sich der Niederlage anbequemt. England niemals. Das war sein Ruhm, seine Legende, und dem entsprachen seine Anstrengungen jetzt. So gesehen war es der grimmigste unter Deutschlands Feinden. Da nun Deutschland nichts besaß, das England von ihm begehren konnte, noch auch selbst die Alldeutschen auf Englands Kosten Eroberungen zu machen gedachten, so war die Folgerung diese: Der Kampf zwischen England und Deutschland war einer auf Leben und Tod. Hier ging es nicht um diesen oder jenen Besitz, sondern um die Existenz. England hatte Deutschland um seinen neuen Glanz beneidet, seine Industrie, seinen Handel, seine Macht in Europa und über Europa. Es gab Vorkriegszitate aus englischen Zeitschriften, mit denen es zu beweisen war. Leise, emsig hatte England das giftige Netz der Koalition gesponnen. und unter salbungsvollen Worten hatte Lügen Grey es im günstigen Augenblick zugezogen. »Was schiert uns Russe und Franzos? Schuss wieder Schuss und Stoß wieder Stoß. Wir kämpfen den Kampf mit Bronze und Stahl und schließen Frieden irgend einmal. Dich werden wir hassen mit langem Hass und werden nicht lassen von unserem Hass. Hass zu Wasser und Hass zu Land, Hass des Hauptes und Hass der Hand, Hass der Hämmer und Hass der Kronen, drosselnder Hass von 70 Millionen. Sie lieben vereint, sie hassen vereint. Sie haben alle nur einen Feind, England.« Es war ein Schluss von der Tatsache, die es jetzt in überwältigender Stärke gab, auf Ursachen und Motive, die es nicht gab. Im Kriege erschien England allerdings als der zäheste, selbstsicherste, gefährlichste Feind. Es war der Faszination des Krieges ebenso verfallen wie jedes andere Land. Es war weniger klug, weniger vernünftig, als die Deutschen annahmen. Um des Sieges willen vergaß es über der ephemeren deutschen Gefahr die viel dauerhaftere russische, arbeitete aus allen Kräften, den Russen zum Sieg über die Deutschen zu verhelfen, was, wenn es gelang, die furchtbarste Störung des europäischen Gleichgewichts mit sich bringen musste. Ja, ging so weit, den Russen dasselbe Konstantinopel jetzt als Geschenk anzubieten, was vor dem russischen Zugriff zu bewahren seit Jahrhunderten das konsequente Ziel seiner Politik gewesen war. All das war jetzt vergessen. Mochte Russland die Meerengen kontrollieren, mochte es ausbrechen nach Mitteleuropa und ins Mittelmeer, wenn es nur den Westmächten zu siegen half. Das war Kriegsmentalität. Im Krieg regiert nicht Staatsweisheit, sondern der Krieg. Regieren die Männer, Generale oder Zivilisten, die ihn zu machen verstehen. Der Krieg hatte keinen Sinn. Zu dem, was Sinn hat, braucht es keinen Krieg. Ist aber der Krieg einmal da, so legen die Leute einen Sinn in ihn hinein. Sie können nicht glauben, dass all die Opfer sinnlos seien. Auch sucht die Führung nach Sinn, um mit ihm das Volk zu begeistern und Mutlosigkeit oder Gleichgültigkeit hintanzuhalten. Das war denn der Sinn des deutschen Krieges, sich mit England zu messen, England dafür zu strafen, dass es Deutschlands Größe neidisch hatte ersticken wollen. Armes Volk überall. Was lässt es sich nicht vormachen, was macht es sich nicht selber vor? Und dann die Tapferkeit, mit der die Folgen getragen werden, die Geduld, der Kummer, die unermessliche Summe des Leides. Dass der Krieg ein Verteidigungskrieg sei, daran hielten die Deutschen von Anfang an fest, obgleich viele dies angegriffen sein jubelnd begrüßten. Bald aber fingen Leute an zu reden, dass bloße Verteidigung kein genügendes Ziel sei, dass überdies Deutschland im Siegen sei und dass positive Ziele, Ziele der Sicherung und des Landgewinns, Not täten. Die Erde, hieß es nun, auf der deutsches Blut geflossen sei, müsste deutsch bleiben, so große Opfer dürften nicht umsonst gewesen sein. Ähnlich dachten auch die Feinde Deutschlands, die ebenso schlimme Opfer brachten und ganz ebenso sich für die Angegriffenen hielten. So dass, da jeder sich auf Kosten des anderen zu entschädigen und gegen ihn sich in Zukunft zu sichern gedachte, eine Rückkehr zum Frieden erst recht erschwert wurde. Die deutsche Regierung, die in den Krieg getaumelt war wie alle anderen, wusste zunächst von Kriegszielen nichts und hielt auch ihre öffentliche Erörterung nicht für wünschenswert. »Wir waren die Angegriffenen«, urteilte Bethmann-Hollweg. »Behaupteten wir uns, dann gewannen wir den Krieg.« Anders die Männer der Kriegszielbewegung, wie sie genannt wurde. Hier waren die Alldeutschen führend. In Denkschriften, die zunächst nur privat verschickt, später auch veröffentlicht wurden, in Konferenzen und Ausschüssen für einen deutschen Frieden, betrieb diese mächtige Gruppe die Ausarbeitung würdiger Kriegsziele mit gewohnter Energie. Im Einverständnis nicht bloß mit einzelnen Industriellen wie Hugo Stinnes, Alfred Hugenberg und Emil Kirdorf, sondern mit der Mehrzahl der großen Interessenverbände. Zentralverband Deutscher Industrieller, Bund der Landwirte, Deutscher Bauernbund, Reichsdeutscher Mittelstandsverband. Der Appetit dieser Gruppen, von alldeutschen Theoretikern angeregt und belehrt, war kein geringer. Man musste sich gegen England sichern, indem man Belgien behielt und die französische Küste bis zur Mündung der Somme dazu nahm. Hugo Stinnes verlangte auch noch die Normandie wegen der dortigen Erzvorkommen. Man musste mit Frankreich abrechnen, indem man ihm seinen Festungsgürtel von Verdun bis Belfort nahm. Auch sollte Toulon ein deutscher Hafen werden. Frankreichs und Belgiens Besitzungen in Afrika hatten gleichfalls Deutschland zuzufallen. Im Osten würde man die baltischen Provinzen und Teile des russischen Polen behalten. Über Einzelheiten mochte man streiten, zum Beispiel darüber, ob all diese Landstriche, wie der neue Ausdruck hieß, frei von Menschen zu übernehmen wären, oder ob man die bisherigen Bewohner als Untertanen, nicht aber als Gleichberechtigte dort dulden würde. Das Ziel war klar: die Autonomie. Die Ewigkeit des von jeder Einmischung des Auslandes unabhängigen, selbstherrlichen Deutschen Reiches, das damit erst wahrhaft frei werden wird. Strategische Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit, Raum und Arbeit für alle Deutschen, Lebensraum. Das Wort war damals noch nicht populär, aber das war der Gedanke. Die preußischen Konservativen blieben hinter solchen Programmen ein wenig zurück, sei es, weil sie noch echte Preußen, sei es, weil sie in politischen Dingen ein klein wenig erfahrener waren. Er habe, schrieb von Westarp an den Fraktionsvorsitzenden von Heidebrand, dem Drängen der Alldeutschen und Industriellen nicht mehr länger standhalten können, sich aber nicht sehr wohl bei der Sache gefühlt. Wir sind wohl nach Ost und auch nach West reichlich weit gegangen. Heidebrand sprach geradezu von den Utopien und reinen Kannegießereien der Alldeutschen. Zum Grundsatz des deutschen Friedens und der Annexionen bekannten sich aber auch die Konservativen. Die Mehrzahl der politisch interessierten Deutschen bekannte sich dazu. Der nationalliberale Parteiführer Gustav Stresemann und der jetzt sehr einflussreiche Zentrumsabgeordnete Matthias Erzberger propagierten Kriegsziele, die sich von jenen der Alldeutschen nicht wesentlich unterschieden. Und selbst ein strenger Kritiker der Kriegszielbewegung, wie der Historiker Hans Delbrück, ein liberaler und maßvoller Mann, bestritt nicht, dass positive Ziele Not täten. In Deutschland ist es anders. Wir sind die Sieger. Das ganze deutsche Volk ist erfüllt von der Empfindung, dass wir, erst eingeengt und dann überfallen, von einer teils neidischen, teils rachsüchtigen Koalition unseren Sieg benützen können und müssen, um unsere politische Zukunft zu sichern und unsere nationale Zukunft auf eine so breite Basis zu bringen, dass wir den anderen Weltvölkern zumindest ebenbürtig bleiben. Nicht die Ziele hatten den Krieg. Der Krieg hatte, nachdem er einmal da war, die Ziele ausgeheckt. Wenn die Entschlossenheit der Franzosen, jetzt das Elsass zurückzugewinnen, nichts für ihre Schuld am Kriege bewies, so musste das Gleiche für die deutschen Ziele gelten. Auch sie waren eine Ausgeburt des aller Erfahrung spottenden Kriegserlebnisses. Wohl aber lehrt ein Vergleich der Ziele beider Gruppen etwas über die Lage, in welcher ihre Nationen sich befanden. Selbst die ausschweifendsten Wünsche der westlichen Alliierten waren negativ. Sie liefen auf eine dauernde Schwächung Deutschlands hinaus. Nur Russland begehrte nach einem großen Gegenstand, nach Konstantinopel, nach Herrschaft über den Balkan, über die Völker Österreich-Ungarns. Nur die russischen Phantasten wünschten, wie die Deutschen, die Lage ihres Landes in der Welt wesentlich zu verändern. Wobei die Deutschen, relativ gesehen, noch wieder die umfassenderen Pläne hegten. Nach Weltherrschaft strebten auch die Wildesten unter ihnen nicht, wohl aber nach Ebenbürtigkeit, strategischer, wirtschaftlicher, mit den allergrößten Mächten. Nicht das Weltreich wollten sie begründen, aber eines: im engen europäischen Raum sich unabhängig machen von Europa, es beherrschen und doch ein Nationalstaat bleiben. Unter liberalen Professoren gehörte es zum guten Ton, zwar die Gewinnung vorteilhafterer Grenzen zu fordern, gleichzeitig aber Deutschland für die Freiheit aller Völker kämpfen zu lassen und den Vorwurf des Strebens nach Weltherrschaft den Angelsachsen zurückzugeben. Der Gestalt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson, mit Ironie bemerken konnte, beide Gegner kämpften offenbar für das gleiche Ziel und da müsste sich doch wohl eine Basis des Verhandelns finden lassen. Einzig und allein die deutschen Sozialdemokraten hielten vom ersten Tage des Krieges bis zum letzten an dem Gedanken eines Friedens ohne Eroberungen fest und bewiesen damit noch einmal, wie hoch ihre politische Bildung über jener des Bürgertums stand. Für sie war der Krieg ein Verteidigungskrieg und durfte auch trotz aller Siege, trotz der riesigen Gebiete, welche deutsche Armeen in Russland und in Polen, auf dem Balkan und in Belgien Frankreich besetzt hielten, niemals etwas anderes werden. Zum geschicktesten Verfechter dieser Überzeugung schwang der Abgeordnete Philipp Scheidemann sich auf. Kein Genius, seinen Schriften nachzuschließen, aber ein Mann von Lebenslust, Einsicht und Temperament, der dem Sturm des Annexionismus sich mutig entgegenstemmte. Scheidemann-Frieden nannten seine Anhänger, wofür er eintrat. Flauen-Frieden, Verzicht-Frieden nannten es seine Gegner. Der hat es schwer, der inmitten einer Orgie von Unvernunft das Vernünftige will. Zu den Dingen, wie sie vor dem August 1914 gelegen hatten, zum Status quo ante zurückzukehren, hieß eingestehen, dass der ganze Krieg Unfug war, was keiner der Gegner einzugestehen den Mut hatte. War der Krieg einmal da, dies Gefühl ging um, dann musste er ausgefochten werden. Man konnte nun nicht mehr so tun, als sei gar nichts gewesen. Drohte nicht auch ein Friede ohne Sieger und Besiegte, eine Rückkehr zur Normalität, zu gar nicht normalen Zuständen zu führen? Was würden die Völker, die Massen tun, wenn diese ganze ungeheure Kriegsanstrengung ihnen plötzlich als blutiger Aprilscherz erschien? Wie würde es der Monarchie dabei ergehen und der immer hinausgeschobenen Reform der Verfassung? Auch wie sollte eigentlich die ganze Sache bezahlt werden? In England wurde sie zu einem bedeutenden Teil durch Steuern bezahlt. Die Leute wussten, dass der Krieg sie arm machte, wie das der Wirklichkeit entsprach. Dagegen zog die deutsche Regierung das System der Kriegsanleihen vor. Man wahrte die schöne Illusion, als kostete all der Wahnsinn nur, was später mit Zinsen würde zurückgezahlt werden können. Wenn das überhaupt etwas hieß, so hieß es, dass die Besiegten zahlen würden. Und von Entschädigungsleistungen war denn auch im Friedensprogramm der deutschen Patrioten freigebig die Rede. Das Bleigewicht der Milliarden haben die Anstifter dieses Krieges verdient. Sie mögen es durch die Jahrzehnte schleppen, nicht wir. Wenn es aber keine Besiegten gab? Es war ein grauer Alltag, dem Deutschland nach so langen, fantastischen Ferien dann entgegenging, beladen mit Aufgaben, von denen jeder Einzelne den Mutigsten schrecken konnte. Bequemer war es da wohl, weiterzumachen und weiter zu siegen und immer mehr einzusetzen, da man nun schon so viel aufs Spiel gesetzt hatte. So war es überall. Vor dem Verständigungsfrieden schauderte es im Grunde beiden Seiten, wenngleich beide es sich nicht zugeben wollten. Nur war es im Lande der Mitte noch stärker als anderswo. Es hatte sich noch tiefer in den Krieg gestürzt als die Westmächte, es wurde noch vollständiger von seinen Dämonen beherrscht. Zwischen den Alldeutschen und den Sozialdemokraten, dem Deutschen und dem Scheidemann-Frieden stand das offizielle Reich, Kaiser und Kanzler. Der Stern Wilhelms II., schon lange im Sinken, verblasste in den Kriegsjahren schnell. Er wich der neuen Doppelsonne Hindenburg-Ludendorff. Der alte Prahlhans besaß nicht das Können, nicht die Nerven für das, was nun zu leisten war. Noch immer konnten Siegesnachrichten ihn übermütig stimmen, aber vorwiegend neigte er jetzt zur Depression und, wenn er Entscheidungen zu treffen hatte, zur Mäßigung. So blind war er nicht, als dass er die Folgen der verlorenen Marnschlacht nicht erkannt hätte. Als die Herren von der Kriegszielbewegung ihn zu gewinnen versuchten, ließ er sie ungnädig abfahren. Der Mann, der in der Welt noch immer als der deutsche Führer galt, den die alliierte Propaganda als blutdürstigen Hunnenkönig, als die Bestie von Berlin anprangerte, war geduckt und traurig jetzt. Ereignisse und Menschen waren ihm über den Kopf gewachsen. Solange der Kaiser überhaupt etwas zu sagen hatte, bis in das Jahr 1917 hinein, deckte er seinen verantwortlichen Berater, Herrn von Bethmann-Hollweg. Dieser wollte es allen recht machen. Er fühlte sich als der Vertrauensmann aller, zumal der Kampf der Parteien im Zeichen des Burgfriedens als ausgeschaltet galt. Seine Politik, erklärte er später, habe nur eine Diagonale zwischen den Extremen sein können. Eine schwierige Sache, zwischen dem Deutschen und dem Scheidemann-Frieden eine Diagonale zu ziehen. Von dem Inhaber von Bismarcks Amt, dem kaiserlichen Minister, erwartete man, dass er der Rechten näher stünde als der Linken. Tatsächlich stand Bethmann in den großen Fragen von Krieg und Politik jetzt der Linken näher und mühte sich ehrlich mit den Sozialdemokraten, fruchtbaren Kontakt zu halten. Zur Kriegszielbewegung sagte er Ja und Nein. Sein Tadel war stets milde, seine Zustimmung stets vorsichtig. Er hoffte auf eine Verständigung mit England, auf eine Verständigung mit dem Zaren, auf eine Revolution in Russland. Er hasste den Krieg, dessen Ursachen er nicht verstand, hoffte immer, tat wenig, wählte nie zwischen den Möglichkeiten, die er alle sich offen zu halten wünschte. Gelegentlich bramarbasierte er, um der Rechten zu gefallen. »Zu unserer Verteidigung sind wir hinausgezogen, aber das, was war, ist nicht mehr. Die Geschichte ist mit ehernem Schritt vorwärts gegangen. Es gibt kein Zurück.« Dann wieder war Verteidigung und nichts als Verteidigung, Verständigung und nichts als Verständigung sein Ziel. Bethmann-Hollweg, der es allen recht machen wollte, machte es keinem recht, galt den einen als Flaumacher, den anderen als Scharfmacher, wie dies seine Stellung ja auch schon in den Vorkriegsjahren gewesen war. Daran scheiterte der brave Mann. Nach ihm kam es aber nicht besser. Ganz im Gegenteil. In den demokratischen Staaten des Westens entschieden jene, denen es von Amts wegen oblag, Minister und Generäle, die Fragen der Strategie. Deutschland galt als das Land autoritärer Staatsführung. Aber von dem verfallenen Halbabsolutismus der Hohenzollern strahlte weniger Autorität aus als von jedem leidlich funktionierenden Parlament. Fragen, welche in die Geheimsitzungen der Kriegsmanager gehörten, wurden hier zum Spielball von Demagogen. Vor allem ging es um das Unterseeboot, wie man damals noch sagte, das Tauchboot, um die Anwendung dieser neuen Waffe. Sie wurde mit Vorsicht gehandhabt, seit das neutrale Amerika gegen ihre unterscheidungslose Anwendung drohende Proteste hatte ergehen lassen. Bethmann-Hollweg sehnte sich nach keinem neuen Feind, am wenigsten nach der Feindschaft der Vereinigten Staaten. Gegen Bethmanns Vorsicht eiferte die Admiralität, geführt von Tirpitz, dem rüstigen Minister der Flotte. Eiferten bald dieselben Personenkreise, von denen die Kriegszielbewegung ausging. Industrielle, Professoren, Politiker, alldeutsche Projektemacher. Amerika, hieß es da, sei ein Feind ohnehin, denn es belieferte die Entente mit allem, was sie zum Krieg brauchte. Und mehr könnte es auch als Kriegsgegner nicht tun. Mit dem U-Boot besitze man die Waffe, mit der man England auf die Knie zwingen könnte. Wenn man sie nämlich rücksichtslos anwandte und jedes Schiff, das sich den Küsten des Gegners zu nähern versuchte, neutral oder feindlich, ohne Warnung in den Grund bohrte. Unbeschränkter U-Boot-Krieg, das wurde zum populären Schlagwort. Die Mehrheit des Reichstags, von der Rechten bis zum Zentrum, hing ihm an. Und auch der Mann auf der Straße, auch die Hausfrau, die um Magermilch und Rübenmarmelade beim Krämer Schlange stand, erhofften sich etwas Gutes davon. Sie glaubten, was die Kriegstechniker und die Demagogen unter ihnen verbreiteten. Der Krieg, der immer drückender wurde, musste ja einmal enden. Wenn die U-Boot-Waffe recht angewandt ihn beenden konnte, warum setzte man sie da nicht ein? Warum vergalt man England nicht, was es den Deutschen mit seiner Hungerblockade antat? Warum gab man ihm nicht seine eigene Medizin zu kosten? Einer flauen Humanitätsduselei zuliebe? Oder etwa, weil der Kaiser ein halber Brite war? Weil der Reichskanzler sein Geld in der Bank von England liegen hatte? So wurde geredet. Das wuchs an, das wurde zum Sturm, wie er mit dem Begriff eines autoritär gelenkten Staatswesens übel zusammenstimmte. 2 Jahre lang leistete Bethmann ihm Widerstand. Er wusste, wie übertrieben die Versprechungen der U-Boot-Frohen waren. Er ahnte auch etwas von der moralischen Bedeutung der Sache. Wenn Deutschland zu solchen Mitteln griffe, sagte er wohl, dann würde die ganze Welt es totschlagen wie einen tollen Hund. Über diesem Streit nahm Admiral von Tirpitz seinen Abschied. Ein später, unfruchtbarer Triumph der zivilen Autorität. Ein dritter Gegenstand, der, wenn nicht das Volk, so doch seine interessierten Gruppen zu beschäftigen nicht aufhörte, war die Verfassungsfrage. Das, was man mit einem Schlagwort die Neuorientierung nannte. Die Anhänger des Scheidemann-Friedens, die zugleich Gegner des unbeschränkten U-Boot-Krieges waren, wollten die Neuorientierung, die anderen nicht. Der moderne Krieg hat etwas mit Demokratie zu tun. Denn es sind die Massen, es sind vorwiegend Arbeiter, die ihn im Heer und in den Fabriken auskämpfen müssen. Und wenn sie nicht mittun, dann ist er nicht zu führen. Er hatte in Deutschland angefangen als Krieg des Kaisers. Aber ehe er noch im Ernst begann, hatten schon die Massen sich zum Wort gemeldet. Sie aufzupeitschen zu Begeisterung und Hass, an ihre Einsicht, ihre Geduld, ihre Tapferkeit zu appellieren, alle die Opfer ihnen zuzumuten und zum Schluss sie wieder nach Hause zu schicken, das würde wohl nicht gehen. Der Krieg würde eine Stärkung der Demokratie bringen. Auch solche meinten das, deren Herz an der alten Staatsform hing. Der Krieg, schrieb der General Wilhelm Groener, einer der fähigsten deutschen Offiziere, der Krieg ist die größte demokratische Welle, die jemals über den Planeten gegangen ist. Wer sich ihr entgegenstellt, den wird sie über den Haufen werfen. Es handelt sich darum, auf ihr zu steuern. Folglich muss Steuermann und Kurs so gewählt werden, dass wir auf dieser Welle getragen werden und in den Hafen kommen, auch wenn der Krieg schlecht ausgeht. Sogar Admiral Tirpitz sah das. Mit dem bisherigen Kasten- und Klassenwesen ist es vorbei. Sieg oder Niederlage, wir bekommen die reine Demokratie. Von solchen allgemeinen Erkenntnissen zur Verwirklichung war ein weiter Schritt. Noch immer wurde Preußen von den Konservativen regiert, die dank ererbter Privilegien die Verwaltung und dank des Dreiklassenwahlrechts den Landtag beherrschten. Noch immer gab es keine Reichsregierung und war der Kanzler der Beauftragte des Monarchen allein. Der Drang der Zeit zwang ihn, mit den Parteien des Reichstags enge Tuchfühlung zu halten, und das entsprach den Wünschen Bethmann-Hollwegs. Der Mann des Parlaments war er aber nicht, nicht der Beauftragte des parlamentarischen Machtwillens, wenn es einen solchen gab. Die dritte und stärkste Macht, die aus dem Kriege allmählich heraufstieg, hatte die Bismarck-Verfassung nicht vorgesehen. Es war die Führung der Armee, die oberste Heeresleitung, wie sie jetzt genannt wurde. Zwischen ihr und der Reichsleitung, dem Kanzler, wurde beständig gekämpft, um den U-Boot-Krieg, um die Zukunft Polens, um die Kriegsziele überhaupt, um die Friedensangebote, um alle Fragen der großen Politik. Der Kanzler war schwach in diesem Kampf, umso schwächer, weil er kein starkes Parlament hinter sich hatte, auch gemäß der Eigenart der Verfassung sich auf den Reichstag gar nicht berufen konnte. Ein schwacher, jetzt nahezu vergessener, verachteter Kaiser war verfassungsrechtlich seine einzige Stütze. Es war dies nicht bloß ein papierner Fehler, sondern einer in der wirklichen Struktur. Er führte dazu, dass die politischen Parteien, zumal die Sozialdemokraten, überall mit dabei waren und mitmachen mussten, ohne doch das ihnen immer noch fremde Staatswesen eigentlich lenken zu können. Dass die Verantwortung überall lag und nirgends eindeutig lag. Daher denn die beiden sozialdemokratischen Forderungen, Parlamentarisierung der Reichsregierung, so dass die Mehrheitsparteien sie stellten, Abschaffung des Dreiklassenwahlrechts in Preußen. Bethmann gab die Berechtigung beider Ziele mit der ihm eigenen aufschiebenden Unbestimmtheit zu, indem er zugleich auch ihre Gegner nicht vor den Kopf zu stoßen wünschte. Reformen gestand er seien notwendig, zumal in Preußen. Sie würden aber besser erst nach dem Krieg vollzogen. Jetzt habe man doch gegen den gemeinsamen Feind genug zu tun und sollte den Burgfrieden der Parteien nicht brechen. Gebrochen war der Burgfriede längst. Er war für den Sechswochenkrieg in Frankreich, den Sechsmonatekrieg in Russland gemeint gewesen, nicht für einen Vierjahre-Krieg. Es brach ihn der Streit über die Strategie, die Kriegsziele, die Neuorientierung. Es brachen ihn Stimmungen, die tiefer gingen, das wachsende Elend des Alltages, der Hunger der Armen, das Wohlsein der Reichen. Nach einem Jahr war von dem schönen, einigenden Rauscherlebnis des August 1914 nicht viel übrig. Veränderungen. Was ist wichtig? Die Parteipolitik? Die Wirtschaft? Ist es das Kriegserlebnis der Hunderttausende, der Massen im Schützengraben? Oder der Krieg, wie einzelne, nachdenkliche, philosophierende, dichtende Soldaten ihn erlebten? Die Arbeiterfrau, die Trambahnschaffnerin, die Bäuerin, die allein ihren Hof versorgte? Ist die Kriegsliteratur wichtig? Die subtilen Argumente, mit denen Schriftsteller von Rang sich ihren eigenen Krieg erfanden und die deutsche Kultur gegen die westliche Zivilisation stellten? Ist es wichtig, dass die Sozialdemokratische Partei sich unter dem Druck des Krieges endlich spaltete und jene, die schon 1914 nur widerwillig für die Kriegskredite gestimmt hatten, sich als unabhängige Sozialdemokratische Partei etablierten? Dass Bethmann-Hollweg zwischen der Rechten und der Linken immer kümmerlicher hin und her lavierte? Das Wichtigste ist wohl, wie der Krieg Gesicht und Charakter Deutschlands allmählich veränderte. Aber das lässt sich besser in einem Roman als in einem Geschichtswerk beschreiben. Der Künstler ist in dem Vorteil, dass er das Ganze wiederzugeben gar nicht beansprucht, sondern eben nur eine Ansicht, eine Deutung. Der Historiker muss von einem zum anderen springen, sonst wirft man ihm vor, sein Bild sei einseitig. Durch das Springen vom einen zum anderen erhält man aber nur zu leicht kein Bild, bloß eine Summe von Einzelnen. Reden wir einen Augenblick von der wirtschaftlichen Entwicklung, der Kriegswirtschaft. Sie wurde zur Zwangswirtschaft, weil Deutschland und Österreich nun wesentlich auf sich selber angewiesen waren und so die Produktion geplant, das Produkt sparsam verteilt werden musste. Das hatte im Grunde niemand vorausgesehen. Der deutsche Generalstab hatte die militärische Kriegführung vorbereitet, die wirtschaftliche kein Mensch. Nicht einmal für Getreidevorräte war gesorgt. Als die große Not da war, hieß es improvisieren. Darüber entstand ein Wirtschaftssystem, wie es so in neueren Zeiten noch nie existiert hatte. Nicht die Ausgeburt sozialistischer Theorie, sondern als militärische Notwendigkeit. Für die zur Kriegführung notwendigen Rohstoffe, ihre Gewinnung, synthetische Herstellung, Bewahrung und zweckentsprechende Verteilung wurde unter der Leitung des Industriellen Walter Rathenau schon im August 1914 eine Kriegsrohstoffabteilung geschaffen. Was Rathenau anregte und in wenigen Monaten zustande brachte, hat die Führung des Vierjahre-Krieges materiell möglich gemacht. Selbst im November 1918 war Deutschland mit seinen Rohstoffen nicht am Ende. Die Gesamtwirtschaft der Metalle ist geordnet, konnte Rathenau schon im Oktober schreiben. Ebenso die der Chemikalien, der Textilstoffe, soweit sie auf Wolle und Jute beruhen, und eine große Anzahl anderer Produkte, Leder, Gummi, Leinen, Baumwolle steht noch bevor. Am gefährlichsten war die Lage des Salpeters, der die Basis unserer gesamten Sprengstoffe bietet und der ohne Eingreifen rettungslos in der ersten Hälfte des nächsten Jahres zu Ende gegangen wäre. Ich habe den Bau großer Salpeterfabriken in die Wege geleitet, die von der Privatindustrie mit Staatssubventionen errichtet werden sollen. Es ist der Feldzug der Materie, den wir hier in diesen 7 Wochen im Kriegsministerium organisiert haben. Rathenau glaubte, dass das von ihm gegründete zentrale Amt und die ihm untergeordneten Gesellschaften, welche die einzelnen Produktionszweige erfassten, in irgendeiner Form auch nach dem Krieg fortbestehen würden. Selber einer der großen Kapitalisten Deutschlands hielt er die freie kapitalistische Wirtschaft für am Ende. Durch den Krieg, aber auch wohl schon vor dem Krieg. Der Krieg beschleunigte nur und brachte an den Tag, was im Zuge der Zeit lag. Im Zuge der Zeit lag der große Plan, die Arbeit für das Gemeinwohl, der Staat, der mit Milliarden anstatt mit dürftigen Millionen produktiv umging. Der Staat kann, hatte Bismarck geschrieben, aber sein Versprechen nicht gehalten. Jetzt musste der Staat. Rathenau glaubte, er werde von nun an immer müssen, werde der größte Arbeitgeber, Planer und Hüter der nationalen Produktion sein. Was er für die industriellen Grundstoffe mit einem Schlage leistete, geschah für die Ernährung und die Güter des zivilen Bedarfs später, allmählich, stückweise. Von den Behörden festgesetzte Höchstpreise zuerst, dann Einkaufsgesellschaften des Reiches, dann Beschlagnahmungen und Verteilungsstellen, Rationierung. Zuerst die Brotkarte, dann die Fleischkarte, zum Schluss Karten für nahezu alles. Ein komplizierter Verteilungs- und Kontrollapparat vom Kommunalverband über Kreis- und Bundesstaat zu den Zentralstellen in Berlin. Ein System, das die Massen der Verbraucher, die großen Städte, die Gewerkschaften, die Sozialdemokraten fordern und das ihnen nie streng, nie gerecht genug sein kann. Ein notwendiges System, selbst die Konservativen bestreiten das nicht. Nur lässt die menschliche Natur sich nicht austreiben und wird im Wirtschaftsleben an Patriotismus und Nächstenliebe meist vergebens appelliert. Die Produktionsfreudigkeit der Bauern lässt nach, wenn der Staat ihnen in die Arbeit pfuscht, die Produktionsmengen, die Futtermittel, die Preise vorschreibt, ihnen dürftige Rationen für den eigenen Verbrauch lässt, wenn sie nicht genügend liefern, ihnen gar Soldaten ins Haus schickt. Die Ware geht dahin, wo man am meisten für sie bezahlt. Und wenn das der offene Markt nicht ist, so ist es der heimliche, der Schleichhandel. Die auf dem Land leben besser als die in der Stadt. Die Reichen viel, viel besser als die Armen. Die Schaufenster sind leer oder mit hässlichen Attrappen geziert. Das Volk steht Schlange um die neuerdings gekürzte Ration. Es gibt ein Ei in 14 Tagen. Der Deutsche verliert im Durchschnitt ein Fünftel seines Gewichts und die Zahl derer, die an Hungerkrankheiten sterben, nähert sich der Million. Aber im vertrauten Hinterzimmer findet die Gattin des Heereslieferanten, was ihr Herz begehrt. Kaffee und Gänse und Butter, Wein aus Frankreich, Schokolade aus Budapest. Was bleibt da übrig von der Volksgemeinschaft, dem schönen Sommererlebnis? Entwertung des Geldes, zweierlei Geld. Das, was man gleichgültig zusammen mit den Marken ausgibt, die wichtiger sind und was man nach ganz anderen Berechnungen im Schleichhandel bezahlt. Zu viel Geld im Umlauf. Das Reich ging schon in den ersten Kriegstagen vom Goldstandard ab und lässt nun drucken, was der Krieg kostet. 3-4 Milliarden im Monat. Das geht in die Wirtschaft hinein und soll durch freiwillige Kriegsanleihen wieder aus ihr herausgepumpt werden. Die Anleihen, abgesehen davon, dass sie selber ein Versprechen auf zukünftigen Reichtum sind, leisten das nicht. Das umlaufende Geld wird mehr, indes die angebotene Ware weniger wird. Die Preise steigen und würden viel höher sein, wenn es nicht zwei Märkte gäbe, den öffentlichen, kontrollierten und den heimlichen. Geld fließt in die Taschen der Fabrikanten, die, was die Gewinnspanne, die Fülle der Aufträge, die Sicherheit des Absatzes betrifft, es nie so gut hatten. Geld fließt in die Taschen der Bauern, der Zwischenhändler, der Schleichhändler, all der zwielichtigen Gestalten, die zu normalen Zeiten in dürftigem Dunkel blieben.